Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Spitze, dann begrüße ich euch alle zum ESM-Squad-Sitzung mit Aufnahme jetzt. Und wir bräuchten als erstes einen Versammlungsleiter. Da hätten wir vielleicht mal Vorschläge. Wen würde es sich anbieten? Ich würde Rudi vorschlagen. Nee, Frank. Jo, ich schlage Frank vor. Dito. Gerne. Gegenrede? Spitze, Frank, ich trage dich hier gleich mal als Versammlungsleiter ins Protokoll ein und würde dir gleich das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Exile. Ich müsste jetzt auch gleich das hinkriegen mit dem Protokoll. Ich gucke aber erst nochmal. Okay, zum Protokoll schlage ich vor gemeinsam. Gibt es da Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Bitte? Wenn ich schon die Aufnahme mache, ich stelle es dann irgendwie ins Wiki rein. Super. Also ich habe auch ein Protokoll gefunden vom 18.06. Letzte Woche hatten wir ja nicht gemacht, weil parallel der sehr interessante Kaminzimmer-Talk von der AG Geldordnung war zu Axel Grimms Vorschlag Tage 3. Ja, deshalb müsste das aktuelle Protokoll von uns gewesen sein. Und ich lasse euch jetzt nochmal eine Minute oder zwei Zeit, da mal reinzuklicken und zu gucken, ob es Gegenrede gibt. Also wer da irgendwie Gegenrede hat, möge sich dann in der nächsten Minute melden. Okay, das scheint nicht der Fall zu sein, dann ist das Protokoll so beschlossen. Und wir gehen weiter zum Vorschläge zur Tagesordnung. Ich gehe die kurz mal durch. Wir hatten ja gesagt, wir wollen heute das Thema Parallelwährung besprechen, als sozusagen Doppelpack zu der letzten Besprechung, wo es um den Flassbeck-Vorschlag ging, der vorletzte Woche stattgefunden hat. Dann hat hier jemand nochmal was zu Schuldenbremse reingeschrieben. Möchte da mal jemand was zu sagen? Ja, das wäre ich. Und zwar haben wir schon letzte Woche Mittwoch in der AG Geldordnung drüber gesprochen. Der Robert Arnold hat mich angesprochen, weil die 20 Piraten in NRW wahrscheinlich am 16.07. Experten in der Fraktion anhören wollen zum Thema Schuldenbremse und dort gibt es einige Pads. Und wir wollten eigentlich aus der AG Geldordnung da nochmal eine Sondersitzung machen, so ein Kaminzimmergespräch, aber das war terminlich zweimal geplatzt. Wir werden also spätestens morgen das abschließen wollen und ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass dann vielleicht auch von denen, die nicht bei uns sonst dabei sind, sich dort auch noch welche verewigen können, Fragen stellen können und so weiter. Also bei uns in der AG war es letzte Woche so, dass es einstimmig während der Sitzung die Schuldenbremse, die derzeit im Grundgesetz steht, abgelehnt wird. Wir müssen halt nur noch mal vernünftige Fragen hinkriegen und vielleicht auch einen Alternativvorschlag, den ich ja zum Beispiel in meinen persönlichen politischen Forderungen mal formuliert habe als Alternativvorschlag. Vielleicht kann man den ein bisschen umformulieren und damit reinbringen. Aber vielleicht will eben auch einer von euch, der eben nicht bei uns in der Geldordnung ständig dabei ist, dann da auch was reinschreiben. Oder vielleicht die Gruppe gemeinsam. Okay, ist das jetzt mehr informieren oder sollen wir das vorziehen, dass wir da gleich drüber sprechen? Würde ich fast sagen, dass wir das nochmal fragen, ob wir dann vielleicht auch einen Termin zu machen wollen oder wie seht ihr das in der Gruppe hier? Ja, könnte man einen Termin dazu machen, wenn sich entsprechend genug Bereitwillige finden. Also erstmal hallo an alle. Ich halte das nicht so für eine schlaue Idee, einen Termin zu machen. Wir haben das in der AG Geldordnung zweimal versucht und die Termine haben nie geklappt. Also entweder wir machen das in der Hauptsitzung, es eilt ja jetzt auch ein bisschen mittlerweile. Ja, also von daher die Fragen da zusammenzusuchen oder sich auszudenken, finde ich schon, könnte man als Tagesordnung heute auch machen. Ja, gibt es da Gegenrede, dass wir das so machen, dass wir es nochmal auf die heute uns angucken, die Pads? Ja, man muss aber, wie du richtig bemerkt hast, dann die Tagesordnung dahingehend ändern, dass man eine grundsätzliche Diskussion wie das über die Parallelwährungen dann am besten ans Ende stellt und dann vielleicht sogar ins Aufgehen lässt. Ja, ich weiß nicht, Rudi und Piratus, ich würde da jetzt auf die Pads ungern zu viel Zeit verbraten, weil der Schwerpunkt wäre mir schon lieb, wenn wir das über die Parallelwährungen heute machen. Können wir uns da irgendwie eine Zeitbeschränkung geben? 15 oder 20 Minuten? Was meint ihr, ist das sinnvoll? Ja, klar. Also ich denke mal, 15 Minuten sollten für eine kleine Diskussion und für eine kleine Formulierung eines Textes reichen. Wenn, schätze ich mal so. Okay, gibt es da Gegenrede, dass wir das so machen? Okay, dann würde ich fast vorschlagen, das wäre der Tagesordnungspunkt 2. Dann gibt es noch das mit den Themenbeauftragten. Das ist ja auch eher was Kleineres. Vielleicht ziehen wir die beiden Sachen vor. Und ja, das wäre mein Vorschlag, dass wir das in der Reihenfolge machen. Also erst Schuldenbremse, dann Themenbeauftragte, jeweils maximal eine Viertelstunde. Und dass wir dann die Diskussion machen, Parallelwährung. Gibt es da Gegenrede? Okay, dann würde ich das jetzt, oder vielleicht jemand anders, das mal unten in der Reihenfolge eintragen und würde sagen, dann fangen wir mit Tagesordnungspunkt 1 Schuldenbremse nochmal an, ab Zeile 101, und ich gebe das Wort nochmal an Rudi oder wer auch immer das machen will, Piratus oder sonst. Oh, ich habe gar nicht so gut. Wo sind wir gerade? Schuldenbremse, deine 20 Piraten. Fragen, irgendwie vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten auf Fragen verbraten, hat der Piratus gesagt. Das halte ich eigentlich für einen ganz guten Ansatz. Wenn wir irgendwo ein Pad hätten, wo wir jetzt einfach mal lose losschreiben könnten, dann hätten wir irgendwas zum Anfangen. Ja, können wir es nicht unten einfach erstmal unten anhängen? Also ich habe die Pads, habe ich mal runterkopiert von oben, ne? Die Zeile 104. Das sind ja, welches ist denn jetzt das, wo wir reingehen sollen? Weißt du das, Rudi? Ja, da sind ja nur Fragen und Meinungen formuliert in den Pads. Also die unteren beiden sind ja nur Links zu den Gesetzestexten. Aber ich hätte hier mal was für euch, darüber könnten wir mal diskutieren. Moment. Und da geht es mir speziell um den letzten Absatz. Man müsste das Ganze natürlich lesen und erstmal dann auf diese Schlussfolgerung kommen. Also für mir geht es darum, wenn wir uns die Seitenmechanik anschauen und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, dann sind sich jedenfalls die meisten von uns darüber einig, dass der Staat sich in bestimmten Situationen verschulden muss, damit es eben nicht zum wirtschaftlichen Abschwung kommt. Was könnte man tun? Meiner Meinung nach als Gegenvorschlag zur Schuldenbremse wäre, die Zahlen liegen ja alle vor, die wir haben. Wir wissen also, wie viel die privaten Haushalte sparen, wie viel die Unternehmer sich verschulden oder sparen, wie das Ausland sich verschuldet oder wir uns gegenüber dem Ausland verschulden. Und wenn wir diese Summen addieren und dann bleibt eben eine Zahl übrig und dann nehmen wir vielleicht noch das Wirtschaftswachstum dazu, das wäre dann die maximale Summe, für die sich der Staat verschulden darf. Und das Geld sollte meiner Meinung nach dann auch zinsfrei zum Beispiel von der EZB zur Verfügung gestellt werden. Das wäre meine Lösung dieses Problems der sogenannten Staatsschuldenkrise, meine persönliche Lösung. Jetzt könnt ihr mich auseinanderpflücken. Wem willst du das zur Verfügung stellen? Ja, sozusagen als Frage umformulieren, ob es nicht eine Alternative gibt zur bisherigen grundgesetzlichen Schuldenbremse, indem man das eben so und so und so Habe ich verstanden, aber wem willst du das Geld zur Verfügung stellen? Dem Staat sozusagen? Genau. Das, was er sich jetzt eben über Staatsanleihen holt, bekommt er dann direkt von der EZB oder von welcher Stelle auch immer. Ich bin mal kurz weg, kleinen Moment. Ja, ich habe da erstmal, ich würde mal gern wissen, was da rauskommt. Zum Beispiel, wenn man das jetzt für Deutschland macht, für 2014, im Zweifel kommt da ja weniger raus, als wir derzeit ausgeben. Ich weiß es gar nicht, ob das sozusagen so viel mehr Spielraum gibt. Das wäre meine erste Frage. Der Spielraum ist Verhandlungsspielraum in dem Fall. Ja, Rudi, wenn ich ihn richtig verstanden hatte, der hatte da schon eher so fixe Parameter, die man einfach nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung berechnen kann. Also das hat sich nicht nach Verhandlungsspielraum, sondern einfach nach einer buchhalterischen Größe angehört. Er hat jetzt die Formel, ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, vielleicht kann die ja jemand da mal reinschreiben in Zeile 111. Nee, ich sehe das eigentlich anders, Frank. Also ich sehe das schon so, dass ich, so wie jetzt Rudis Vorschlag ist, bis jetzt zwar von der EZB irgendwelche Geldgewinne bekommen habe, einmal im Jahr aus Geldpolitik, aus Währungspolitik-Sachen und sag die jetzt einfach andersrum hin und sag EZB, nicht was du jetzt da erwirtschaftest und was du mir überweist, ist Sache der Dinge, sondern ich sag dir, wie viel du mir zu überweisen hast. Und dann ist mein Verhandlungspartner die EZB, die mir gefälligst die Kohle zu geben hat. Ja, schon, aber er hat es ja begründet, wie er das, dass das sozusagen, dass man das berechnen kann, was, mit welcher Forderung du an die EZB dann rantreten kannst. Er hat sich ja die nicht einfach so ausgedacht. Also, die Berechnung selbst ist natürlich so noch, also Rudi, denke ich, hatte auch keine Formel im Kopf, sondern nur die ungefähren Parameter, die in diese einfließen müssten. Cool. Richtig? Ja, schreibt doch die schreibt die doch nochmal rein, die Parameter. Entweder als Formel oder eben ohne Formel. Es ist ja, das ist ja schon ein Schritt. Also es geht um die Idee. Was steht dahinter? Was ist die Idee? Wie hoch soll die Verschuldung sein? Ich würde aber in der Diskussion dringend davon abraten, diese Idee der Schuldenbremse, die Thematik der Saldenmechanik damit zu vermischen, zu sagen, okay, das soll jetzt über die EZB finanziert werden. Weil das ist total unnötig, ist ein anderes Fass, sollte man nicht in der Verbindung aufmachen. Einfach sagen, okay, wir wollen die Schuldenbremse, die soll aber so und so aussehen. Wie, die kann auch über die derzeitigen Anleihenmärkte, keine Ahnung, sich entstehen lassen oder so. Also ob man dann andere Finanzierung macht, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, würde ich damit nicht in Verbindung bringen. Gegenrede? Also ich halte es schon für einen der für mich jetzt zumindest wichtigen Punkte in diesem Vorschlag, dass ich damit das die Geldhoheit, also das Geldmonopol des Staates wieder fixiere, weil ich dann sagen kann, hier derjenige, der das Geld ausgibt, also faktisch macht und herausgibt, bin ich und dementsprechend würde ich da schon gerne an die EZB gehen. Aber geht das denn überhaupt im Euroverbund, die monetäre Souveränität der Staaten, kannst du ja nicht im Euroverbund herstellen. Warum nicht? Die EZB, also gut, wie gesagt, den Einwand von Wischer finde ich schon gut, weil ich sag mal, wahltaktisch und politisch ist es wahrscheinlich eine schlechte Forderung, jetzt Geld von der EZB zu fordern. Weil die Menschen halt einfach immer noch zu sehr von den Medien da geprägt sind, der Staat darf sich nicht verschulden. Also es gehört erstmal Aufklärung dazu, das ist ja eigentlich auch die Idee, die dahinter steckt, die Bevölkerung erstmal aufzuklären, dass Staatsschulden nichts Schlechtes sind, im Gegenteil, dass sie halt einfach meiner persönlichen Meinung nach notwendig sind. Wie man es dann macht, ist nachher ein anderer Punkt. Und wenn man es dann irgendwann mal über die EZB macht, wo ist das Problem? Spanien kann das Gleiche ausrechnen und Italien und so weiter und so fort. Und irgendwo haben die unterm Strich dann eine Summe. Und das ist das, was sie bekommen. Und wenn sie nicht mehr kriegen, müssen sie den Rest woanders herholen. Ja, aber nach welchem Verteilungsschlüssel denn? Ich meine, nicht volkswirtschaftliche Gesamtrechnung innerhalb Nation. Sparquote der privaten Haushalte in einem Jahr, du rechnest also immer das Jahr davor. Du rechnest, also würdest jetzt ausrechnen aus dem Jahr 2011, die Zahlen sind ja bekannt, würdest du sagen, okay, für 2013 bekommt ihr so und so viel. Ja, wow, da gibt's garantiert wieder die Griechen, die mauscheln. Aber das Instrumentarium, das ein Staat zur Verfügung hat, das besteht zum einen aus der Bereitstellung von Geld über Zentralbanken, aus Verschuldung, das heißt Anleihen, Verkäufe oder direkte Staatsverschuldung erhöhen oder vermindern und beim Erstgenannten ebenfalls halt auch die Vernichtung von Geld oder Neutralisierung besser gesagt. Und das dritte Instrument, das relevant ist, sind halt Erheben oder Senken von Steuereinnahmen. Und dazu brauchst du doch halt auch eine gemeinsame Fiskalpolitik. Die ist nicht da. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll im Euroraum. Ja, fehlt da jetzt die Vorstellungskraft oder? Nee, das geht nicht. Naja, ich denke mir, wir gehen alle in unserem Gedankenbild irgendwie vielleicht auch von einem funktionierenden europäischen Parlament aus, in dem sowas eben dann nicht über nationale Interessen, sondern über eine offene Diskussion innerhalb Europas gelöst wird. Soweit sind wir natürlich nicht, das wissen wir auch. Und dazu kommt natürlich noch eine Frage. Also was bin auch so ein bisschen bei Rolf, also was ich nicht verstehe, wenn du sagst zum Beispiel Sparquote, die sind ja wohl ziemlich unterschiedlich in Europa, also wenn das mit den Ländern vergleichst, willst du da eine durchschnittliche europäische Sparquote zugrunde legen oder willst du für jedes Land praktisch einen separaten Betrag ausrechnen? Okay, fangen wir von vorne an. Also zunächst einmal möchte ich eine Alternative zur grundgesetzlichen Schuldenbremse formulieren, die erstmal nur für Deutschland zählt. Es könnte dann ja vielleicht Vorbildfunktion haben, dass andere Länder das so ähnlich einführen. Das ist ein Paradigmenwechsel, das muss man ganz klar sagen. Also weg von den Staatsanleihen, die dann natürlich, da sehe ich auch noch Diskussionsbedarf, die ja zurzeit größtenteils von Versicherungen und Banken gehalten werden, gerade von Versicherungen. Also diese ganzen Lebens- und Riester und was weiß ich nicht, was da alles ist, die müssen sich natürlich was anderes einfallen lassen. Auch das ganze Prinzip dafür wird in Frage gestellt in dem Moment. Hier geht es nur einfach darum, den Bürgern klarzumachen, dass Staatsschulden eben nicht zu verteufeln sind, sondern dass sie notwendig sind. Und die Frage ist nur, warum müssen wir uns dafür Kosten auferlegen? Warum muss der Staat dafür Zinsen bezahlen? Das wäre Schritt 2. Schritt 1 ist nur festzulegen, es gibt nun mal eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und den Link zu meiner Wiki-Seite, wo ich es mal mit einer kleinen Tabelle für 2011 dargelegt habe, ist es eindeutig zu sehen, wie das zustande kommt. Und das kann dann jeder Staat genauso für sich machen. Und zum Thema Europa, klar, einheitliche Fiskalpolitik und sowas, das sind natürlich Fernziele, da bin ich voll bei dir. Aber das ist erstmal egal. Es geht um eine Alternative zur grundgesetzlichen Schuldenbremse. Darf man als Außenstehender auch kurz was sagen? Kann man mich gut hören? Ja, natürlich, ja. Wir hören dich gut. Könnte es sein, dass ein vom Zins- und Zinssystem unabhängiges Europa möglicherweise ein Kriegsgrund ist? Ein was? Ein Grund für einen Krieg. Nee, da sage ich nichts zu. Da finden wir sicherlich bessere Gründe. Ich meine nicht einen Krieg, der von Europa ausgeht. Also wir müssen ja mal festhalten, die Staatsanleihen werden ja größtenteils von deutschen Investoren gehalten. Und ich meine, gut, es könnte zum Bürgerkrieg kommen, dann wenn die Versicherungen sagen, das geht nicht, wir müssen dagegen die Waffen erheben oder so. Nein, ich vermute eher, dass die USA etwas dagegen hätte. Was sollte sie dagegen haben, wenn wir nur unsere Staatsfinanzierung ändern? Also weg von Staatsanleihen hin, dass wir das so machen, wie es die USA selber auch macht. Die bezahlen sich ja selbst auch über die Fed. Also du warst gerade... Ist es nicht so, dass... Ging das nur mir so? Ja, du bist schon wieder ein bisschen kratzig. Vernunft nochmal. Ja, ist es nicht so, dass die Staatsanleihen oder die Verschuldung, die der deutsche Staat macht und über Zins und Zinseszins bedient, dass da auch Leute in den USA davon profitieren. Dafür müsste man sich mal die gesamte Liste anschauen, wer denn welche Staatsanleihen hält. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Anteil der ausländischen halt sehr überwiegend groß ist und schon gar nicht der amerikanischen. Außerdem geht es hier ja um keine Summen. Also wenn ich mir das für 2011 angucke, also der Staat hat sich um 19,7 Milliarden verschuldet. Mein Gott. Du siehst außerdem in den Bundesbanken Bilanzen nicht wirklich, wer was hält. Das ist zwar irgendwo garantiert erfasst, aber auch von Leuten, die dort selber arbeiten und die das mal angeschaut haben, du kriegst die Daten momentan nicht. Die sind nicht so aufgeführt, dass du das nachvollziehen könntest. Das Einzige, was du hast, was auch nachvollziehbar ist, das sind die Außenhandelsbilanzen und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Das sind die einzigen Sachen, die du hier in dem Bereich hast, mit denen du arbeiten kannst. Und das reicht nicht wirklich. Genau, und da haben wir ja auch schon nachgefragt. Und mehr gibt's nämlich nicht wie das. Ne? Richtig, mehr gibt's auch für Interne nicht. Ich hätte noch eine Frage an Rudi, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Wenn jetzt die Deutschen im großen Maße sparen, wo wird dann dieses Geld ersetzt? Ja, muss man schauen, ob es dann die Kapitalgesellschaften machen, wie es mal in den 60er Jahren war, oder ob das Ausland sich weiter so gegen uns verschuldet, was ich natürlich auch absenken möchte. Ansonsten bleibt ja nur der Staat übrig. Aber ist es nicht hilfreich, wenn wir deiner Idee folgen und die Deutschen eine so hohe Sparquote haben, dass wir dieses Geld, was dann durch die EZB wieder ins System gekippt wird, dort reingekippt wird, wo die Leute sich verschulden? Also zunächst einmal gehe ich davon aus, wenn wir unser, was ja auch eine meiner Forderungen ist, unser Rentensystem mal wieder auf die Füße stellen, wo sie mal war und wo es auch hingehört, und nicht es staatlich fördern, dass Menschen sparen, dass dann auch wieder ein bisschen mehr ausgegeben wird, also dass da bei den Haushalten auch die Quote ein bisschen sinken wird. Ja, ich fände es halt fatal, wenn wir jetzt sagen, okay, weil in Deutschland die Sparquote bei 10% ist, wird hier in Deutschland sozusagen der Staat kriegt diese 200 Milliarden sozusagen auf die hohe Kante und kann sie ausgeben in Deutschland. Das hilft den anderen Ländern, wo die sich verschulden, die sich für dieses Geld verschuldet haben, überhaupt nichts. Nein, das ist ja auch nur ein Teil von dem Gesamtkonzept. Also natürlich müssen wir auch über Steuern reden und über Umverteilung und sowas alles. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Mir geht's nur darum, dass das Thema Schuldenbremse falsch diskutiert wird, weil es einfach sinnlos ist. Das hast du in deinem Vortrag ja selber auch dargestellt. Okay, wir sind jetzt gerade schon deutlich über den 15 Minuten. Was meinst du, Rudi? Wollen wir das so stehen lassen oder brauchst du noch mehr Input? Nee, so, also die Argumente habe ich erstmal alle, die haben wir relativ viele, haben wir im Protokoll schon mal notiert. Ja, das ist prima. Wir können ja auch Folgendes machen. Wann ist die nächste Sitzung? In einer Woche? Ja, das müssen wir auch nochmal gucken, weil ich bin die nächsten 2 Wochen im Urlaub. Vielleicht schieben wir das nochmal ein, was ihr meint. Und wenn ja, wer würde das sozusagen übernehmen, die Einladung und ja, ich sag mal, da die Verantwortung zu übernehmen, dass da was passiert. Also ich würde sonst ganz kurz nochmal zum Thema Schuldenbremse. Ich würde sonst ganz gern was morgen oder übermorgen formulieren, mal einen Text so als Frage auch formulieren, dann für die 20 Piraten eben mit so einem Gegenvorschlag und das nochmal über die Liste schicken zum Beispiel und bitte vielleicht noch ein extra Pad aufmachen dafür und dann, das gibt's schon bei den bei der AG Geldordnung. Das heißt, da schreibe ich es mal rein und dann kann jeder noch seinen Senf dazugeben und dann geben wir das dem Robert. Das wäre mein Vorschlag. Wer ist Robert? Robert Arnold ist Mitarbeiter. Robert, alles klar. Okay, Entschuldigung. Okay, ja. Gibt es da Gegenrede gegen Rudis Vorschlag? Gut, dann machen wir das so. Das Pad schreibe ich dann noch mit rein hier. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal die Frage. Naja, das machen wir nachher. Könnt ihr euch schon mal überlegen, ob ihr nächste Woche eine Sitzung machen wollt, beziehungsweise wer sich da berufen fühlt, das dann zu organisieren. Ich gehe jetzt erstmal zum Tagesordnungspunkt 2. Das ist das mit der Teambeauftragung. Protokoll AG Wirtschaft, kann da jemand was zu sagen? Pirat, das warst du da? Ja, es wurde halt aufgeteilt, sozusagen die Pöstchen im Team, die dann zusammen einen Themenbeauftragten stellen. Und da war in der Diskussion, dass hier die Brückere Finanzkrise auch einen Posten in einem Team bekommt. Bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, ob das jetzt Wirtschaft war oder ob es da um die Geldordnung ging. Müssen wir mal mit dem Pad nachlesen. Also so wie ich es verstanden habe, ich war ja nicht dabei, aber es gibt eine Aufnahme davon, ist übrigens auch in dem Protokoll vermerkt. Den Protokolllink schreibe ich vielleicht auch nochmal nach. Dass auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, dass aus der Projektgruppe Finanzkrise für den Bereich Finanzen beim Themenbeauftragten jemand zum Team dazukommen soll. Ja. Ja, gibt es da Meinung zu, ob wir das machen wollen oder eben nicht? Nee, ich würde sagen, wird beobachtet. Naja, also ich glaube, so aussitzen können wir das nicht. So wie es für mich klang, wollen die jetzt relativ zügig da voranschreiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wann wirklich die einzelnen Pöstchen dann besetzt werden und wie sie besetzt werden, aber man kann sich auf jeden Fall mal darüber Gedanken machen, wer vielleicht hier aus der Projektgruppe dann diesen Posten haben will. Ja, also ich denke halt, dass das entweder die AG-Geldordnung unter sich ausmachen soll und drüber reden soll, oder entweder oder andersrum die AG Europa. Aber wir sind ja letzten Endes bloß eine Mischgruppe, dass wir jetzt da direkt damit zu tun hätten. Also ich stimme dir zu, Exile, wenn es hier so sein sollte, dass irgendwer nicht in einer AG oder in einer anderen Gruppierung tätig ist, die sich halt äußert zu der Wahl, dann ist das keine relevante Frage für uns hier, oder? Ja, auch für mich schon. Persönlich halte ich diese Lauerstellung, wie gerade eben so angeklungen hatte, zumindest für meine Wahrnehmung, für zu wenig. Das sollten wir mehr als im Blick haben. Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, das ist ja ein Team und da wird es dann irgendeinen Themenbeauftragten geben und das Team soll zuarbeiten, und wenn dann aus der Projektgruppe Finanzkrise ein Vertreter dort dabei ist, natürlich ist der auch Mitglied in den anderen AGs, aber der wird dann natürlich auch ständig bei diesen Sitzungen hier wie heute da sein und darüber berichten und dann vielleicht auch die Themen, die hier besprochen werden, dann an den Themenbeauftragten weitergeben, und das halte ich für nicht unwichtig. Ja, das gut, geht dann ja im Prinzip bloß um die Verlinkung. Jetzt müssen wir den Spieß umdrehen, dann frag ich halt mal so unverblümt, ist jemand da, der sich irgendwo als Themenbeauftragter aufstellen lassen will oder dafür kämpft, dieser zu werden? Nee, es geht um das Team, was da hinter dem Themenbeauftragten steht. Darum geht es erstmal. Und das Team selbst wählt aus seiner Mitte dann einen Themenbeauftragten. Aber erstmal muss das Team gebildet werden. Das sehe ich auch so, Rudi, plus eins. Genau. Ja, aber ein Team hängt sich doch nicht an Gruppen, ein Team hängt sich doch an einzelnen Personen. Ja, aber Excel, du hast praktisch hier, was hier die PG-Finanzkrise angeht, jetzt hast du verschiedene Personen, und was machen wir da draus? Jetzt haben wir hier, ich weiß nicht, wer kann aktiv etc. pipapo, du hast 3, 4 oder 5 Personen, lass uns doch die irgendwie versuchen feststellen zu lassen und so weiter, und aus diesem Pool können wir dann einen entsenden im Prinzip in diese Frage, was hier diese Themenbeauftragung angeht? Oder liege ich da falsch? Also andersrum gesagt, finde ich es schwerer. Also vielleicht nochmal aus meiner Sicht, wie ich das Ganze mit den Themenbeauftragten verstanden habe. Es sollen 3 Beauftragte werden. Einmal für den Bereich Steuern, einmal für den Bereich Wirtschaft und einmal für den Bereich Finanzen. Es wurde jedenfalls in der AG Geldordnung und auch in der AG Wirtschaft das so beschlossen, dass die Themenbeauftragten ein Team dahinter haben, dass sie also nicht alleine dastehen, sondern ein Team dahinter haben, und die sollen aus verschiedenen AGs kommen, dieses Team, was dahinter steht. Und das Team selbst bestimmt im Prinzip sein Themenbeauftragten, die sagen, okay, das ist hier unser, der den Hut auf hat, das ist unser Themenbeauftragter, aber wir stehen dahinter als Team mit 3 Leuten. Also man hat so gesagt, 4 Mann wären ein gutes Team, und man hat versucht, von den verschiedenen Bereichen Steuern, Wirtschaft und Finanzen das dann auch den AGs ein bisschen zuzuordnen. Das ist ab Zeile 120 dargestellt, das, was die AG Wirtschaft gestern dazu niedergeschrieben hat. Dazu gehören übrigens auch Leute zum Beispiel aus Berlin, vom Squad Berlin, Finanzen, Haushalt, Steuern, die auch hinter diesem Konzept stehen. Und ich denke mir mal, es wäre sinnvoll, wenn auch, wie gesagt, aus dieser Projektgruppe, natürlich ist er auch Mitglied in der AG Europa oder in der AG Wirtschaft oder in der AG Geldordnung, aber er wäre halt zuständig dafür, dass eben die Themen, die hier in der Projektgruppe besprochen werden, die ja manchmal anders dargestellt sind oder sich anders darstellen als in den anderen AGs, dass dieses Thema dann auch im Team Finanzen dem Themenbeauftragten zugeführt wird. Und das halte ich für ein sehr sinnvolles Konzept. Hallo Bene. Salve. Genau, kriegst gleich das Protokoll. Wir sind gerade bei dem Thema Themenbeauftragte, Tagesordnungspunkt 2. Also ich habe es jetzt auch verstanden. Ich würde es auch eigentlich befürworten, dass wir da jemand hinschicken. Wobei ich habe mich ein bisschen gewundert, dass dann der eigentliche Themenbeauftragte von dieser kleinen Gruppe gewählt wird und nicht irgendwie von einem breiteren Kreis. Das habe ich jetzt so verstanden, das aber gut. Ja gut, der breitere Kreis wählt ja die Vertreter, die da reinkommen. Ja, also das müsste man dann irgendwie, ich weiß nicht, ob man das irgendwie mit berücksichtigen kann, bei der Wahl dann. Der kann doch noch einem größeren Plenum bestickt werden. Das ist doch kein Problem, dass man da zwei Wahlen hat, dass quasi ein Vorschlag von den Leuten, die jetzt da im engeren Kreis im Team sind, vorgeschlagen wird und dass der dann im breiteren Gremium dann bestätigt wird und dass das dann so funktioniert, dass das tatsächlich auch basisdemokratisch legitimiert ist. Das sehe ich genauso. Ja. Hört sich gut an, ja. Okay, also mir hat dann Matthias heute gesagt, dass, das steht oben, glaube ich, auch, dass am 15. dann schon die Wahl stattfinden soll. Ich weiß jetzt nicht in Zeile 112, ob da dann die Wahl des Themenbeauftragten schon stattfinden soll. Dann müsste sozusagen die Gruppe ja relativ schnell jemand da rein entsenden. Ja. Genau so sieht's aus. Das ist ja auch der Grund, warum ich es mit auf die Tagesordnung gesetzt habe. Also wir haben in nicht mal 3 Monaten eine Bundestagswahl und die Themenbeauftragten sollen natürlich auch unsere Themen dann mal ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen. Frank, und daneben ist natürlich hier auch wieder eine Einladung, die ging jetzt halt recht frühzeitig raus, was von Bastian rausgegangen ist, AG Wirtschaft. Dass genau dieses Thema im Prinzip bei der nächsten Sitzung, also sprich, wann wird das sein, kommenden Montag, genau, behandelt werden soll. Also dahingehend ist irgendwie eine gewisse, in Anführungszeichen, Dringlichkeit vorhanden. Ja, andersrum. Können sich irgendwelche Leute dafür entscheiden, sich mal ins Protokollpad einzutragen, zu sagen, hier, wir würden den Prozess ganz gern beobachten für das ESM-Squad? Ich habe das jetzt so verstanden, beobachten reicht nicht aus. Also, oder meinst du mit beobachten, dass wir jemanden finden, der bereit ist, in diesem Team mitzuarbeiten? Ja, eben. Durchaus Leute, die gut reden können, die eben das Thema Themenbeauftragter irgendwie als interessant finden und sich da irgendwo soziologisch in die Nähe begeben wollen. Zu sagen, hier, okay. Hallo, ich bin im Team vielleicht oder so. Ich würde da auch dann ganz gern kurz noch, weil wir ja eine Viertelstunde haben wir gesagt drüber, eine Gegenrede zu Rudi halten. Ich halte es eben, wie gesagt, eher für ein Pöstchen. Es wird ein Tohuwabohu gemacht um diesen Themenbeauftragten. Es gibt so viele Blogs im Internet. Wer schaut die an? Also es kommt aufs Thema an und dass ich das rüberbringe, nicht auf den Beauftragten. Dementsprechend, warum der Tohuwabohu? Wenn die Leute ein gutes Team haben wollen, werden sie selber auf uns zukommen. Aber die Themen kommen doch von uns und nicht von dem, der da nachher vorne rumturnt. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass da Leute dahinter stehen, die sich dann mit Menschen aus den AGs oder Projektgruppen und so weiter unterhalten, damit die Themen dann dort reingebracht werden. Die wissen, also wenn man nur zum Beispiel einen Themenbeauftragten, keine Ahnung, Wirtschaft hätte, beispielsweise, so wie das bei anderen Themen ja auch so ist, dass da nur einer ist, die wissen noch nicht, über was wir reden und was für Themen für uns wichtig sind, denen müssen wir doch zuarbeiten und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut so. Kurz noch. So als Ergänzung, Exile, wir sollten vorbereitet sein, das empfinde ich als erstens wichtig. Das zweite natürlich, das teile ich vollkommen hier, warum man hier diese ganze Geschichte da mit der Themendiskussion hier um diesen Beauftragten da ausgerufen hatte. Sinn, schräg Unsinn, Fragezeichen. Aber nichtsdestotrotz empfinde ich es so, dass wir da irgendwie innerhalb unseres gemeinsamen Konstruktes, was die AGs, also die Vertretung der AGs hier innerhalb der PG angeht, dass wir da Vorbereitungen treffen sollten, um sagen zu können, ja, wir können dann hier darüber hinaus praktisch dieses und jenes und anderes Thema streuen bzw. publizieren. Okay, also ich würde jetzt mal vorschlagen, weil wir nicht so viel Zeit haben, das war einmal wirklich, was Excel gesagt hat, in Zeile 140, sich Leute mal reinschreiben. Sie können es auch sagen, dann schreibe ich sie rein, die das machen würden. Und in Zeile 143, dass wir nochmal ein Meinungsbild machen, ob wir überhaupt jemanden wählen wollen als Projektgruppe Finanzkrise, den wir dann in dieses Team einsetzen, schicken. Da bitte einfach mal euch eintragen. Meine zentrale Frage bei der ganzen Geschichte war sowieso von vornherein, wie können wir als Gruppen denjenigen, die dann Themenbeauftragte sind, möglichst effektiv zuarbeiten. Von daher gehe ich tatsächlich davon aus, dass diejenigen, die da im Team mitarbeiten, wirklich einfach die Kommunikationslinie zwischen den Themenbeauftragten und den Gruppen darstellen. Also es ist zwar ein Pöstchen, aber ich glaube eher, dass die Kommunikation da wirklich im Vordergrund steht, weil auch viel von den Erarbeitungssachen dann ja hier in den Gruppen stattfinden wird. Genau, das ist der Punkt. Wir können nicht uns darüber beschweren, dass unsere Themen nicht von der Partei nach vorne gebracht werden, wenn wir nicht irgendwo einen direkten Kontakt dazu haben. Ja, ich sage auch mal was dazu. Ich habe mich ja auch wie Michael reingeschrieben. Ich denke auch, dass es in die Richtung geht, dass es der Vernetzung der unterschiedlichen Gruppen hilft. Grundsätzlich, in dem Fall ist es jetzt nur AG Wirtschaft, AG Geldordnung und PG Finanzkrise. Also ich hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass AG Europa hier nicht mit drin ist, aber ich war jetzt bei der Sitzung nicht dabei. Das ist der Stand. Das kann man zur Not ja auch nochmal ändern. Nee, es geht ja um Wirtschaft, Steuern und Finanzen. Ja gut, man könnte trotzdem sagen, dass man die europäische Perspektive mit reinbringen will. Aber das machen, ich sag mal jetzt hier Michael oder ich oder wer sich sonst meldet, würde das ja trotzdem machen. Also wir sind ja nicht alle Fachidioten. Und von daher, wir müssen es aber, glaube ich, gar nicht weiter diskutieren. Ich würde es gerne ein bisschen abkürzen. Wir haben auf jeden Fall eine Mehrheit, denke ich, die sagen, wir wollen jemand wählen. Und wir haben hier zwei Kandidaten. Ich rufe jetzt nochmal auf, ruhig auch nochmal mehr Leute sich reinzuschreiben. Wollen wir es dabei erstmal belassen? Wollt ihr heute sogar wählen? Frage ich jetzt einfach mal so. Ja, das kann man dingfest machen, klar. Hat er noch was gesagt? Exile, habe ich verstanden. Ich bin dafür, dass wir heute so eine Wahl angehen können. Das wäre prima. Ja, also ich würde auch Referenz sagen für Wahl oder sprich für Abstimmung. Dann hätten wir mal eine feste Grundlage. Okay, wunderbar. Wir sind ja sehr effektiv. Also mein Idee war, dass vielleicht Michael, ich weiß nicht, willst du noch mal was sagen, dass jeder von uns beiden, momentan stehen nur wir beide da, jeder noch mal einen Satz sagt, was er sich darunter vorstellt, oder wollen wir einfach die Leute wählen lassen? Also ich kann gerne noch ein paar Takte dazu sagen. Also was, wie gesagt, was mir persönlich am Herzen liegt, ist, dass wir einfach eine gute Vernetzung schaffen und ein gutes Team für den Themenbeauftragten darstellen. Und wie gesagt, ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Hauptarbeit tatsächlich in den Gruppen stattfindet. Insofern wird es ja eine sehr enge Vernetzung da sein. Und es gibt ja überhaupt kein Problem damit, dass auch Leute, die jetzt nicht in dem Team drin sind, sich da auch mal reinsetzen und dazuhören, was da dann diskutiert wird. Von daher ist die Wahl jetzt direkt für mich auch zweitrangig, weil wir sowieso sehr, sehr eng mit den Leuten, die dann kommunizieren werden, zusammenarbeiten. Von daher bin ich da relativ emotionslos. Aber dass wir jemanden haben, der einfach einen Hut auf hat und dort regelmäßig in den Teams und bei den Sitzungen des Teams dann auch da sind, das halte ich schon für sehr wichtig. Und da kann man sich ja auch mal zu zweit abwechseln. Also es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass es nur einer macht. Okay, Paul nochmal, glaube ich. Ja, kleiner Hinweis. Also ich halte in der AG Europa Thomas Küppers für denjenigen welchen, der also auch die Themenbeauftragung da mehr oder weniger übernimmt. Jill und Thomas sind ja in sehr, sehr enger Verbindung. Und bei der letzten Sitzung, die wir bei der AG Europa, die ich da eben auch mitverfolgen konnte, war das auch so, dass eben auch Thomas da die Initiative übernommen hat und eben auch Jill einiges an Arbeit da abnimmt und so weiter. Also für mich persönlich ist für der Themenbeauftragte der AG Europa Thomas Küppers. Ja, minimalen Einspruch, Paul. Der Thomas, der ist, glaube ich, dahingehend massiv ausgelastet, um hier Verschiedenes im Bereich Soziales entsprechend auszufüllen, auszuführen. Stimme ich dir zu, aber wäre, glaube ich, zu viel für ihn. Dazu kommt noch, dass es hier um den Bereich Finanzen geht. Das kommt noch dazu. Ja, Paul, wir sind jetzt hier, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt, wir sind in einer Sitzung von der PG-Finanzkrise, also wir sind ja, jetzt ja, hier gar nicht. Ja, klar. Aber ihr habt ja eben gerade die Frage gestellt, auch Exil, ne, eben halt AG Europa-Themenbeauftragter und darauf habe ich jetzt einfach mal geantwortet. Ja, aber dafür sind wir heute und gar nicht auch gerade das genau. Thema Wirtschaft wird ja auch von Thomas teilweise auch übernommen, gerade was eben das Sixpack betrifft, ja. Also insofern sehe ich ihn nicht als unbedeutend an, da Themen, die in der AG Europa sind, nach vorne zu bringen und er ist ein sehr, sehr guter Vermittler, der uns auch helfen könnte, auch einiges dahin zu bewegen. Okay, kurze Zwischenfrage, damit das abgekürzt werden kann. Ist Thomas Küppers Mitglied der Projektgruppe Finanzkrise? Ich glaube, nein. Okay, dann ist das ja erledigt. Okay, mein Vorschlag wäre, jetzt einfach die Wahl stattfinden zu lassen. Ah, nee, Frank will bestimmt auch noch was sagen, nachdem ja, Michael genau. was gesagt hat. Ich wollte einen Satz sagen, also ich hatte mir das ganz kurzfristig überlegt, ob ich mich zur Verfügung stelle. Und ich denke, es ist halt wichtig, dass da jemand steht. Ich kann mit Michael, finde ich, genauso gut. Ich habe sicher, mein Schwerpunkt ist halt eigentlich die Europapolitik. Also ich bin jetzt kein Spezialist für Geldpolitik. Und ich würde quasi von der Seite da mit reinkommen. Sehe aber da jetzt nicht meine absolute Expertise und auch nicht meine Berufung für alle Zeiten, dass ich da in dem Bereich jetzt groß aktiv werden muss. Aber ich biete mich an, weil ich den Bereich für wichtig halte. Und dann würde ich Rudis Vorschlag doch nochmal aufnehmen. Ich würde sagen, einfach mal eine Präferenzwahl ab Zeile 145. Ja, bitteschön. Wieso eine Präferenzwahl? Also ich wollte jetzt gerade ansetzen, dass ich das eigentlich für eine sehr gelungene Mischung halte, AMT und ich. Wenn ihr beide euch einfach darum bemüht, bei den drei Themenbeauftragten, die uns irgendwo betreffen, so wie wir es da in der Liste augenblicklich gesehen haben, ja, die Thematiken des ESM-Squads zu verteidigen. Und warum sollen wir dann nicht zwei Leute dafür haben, die sich da irgendwie bemühen, in Teams reinzukommen? Ich muss eins nochmal sagen. Entschuldigung, Michael, warst du das? Also ich wollte okay, eins ganz kurz, dann darfst du. Es gab halt dieses Protokoll, ich weiß nicht, wie verbindlich das ist, aber die haben es nun mal so gemacht, dass sie diese Teams schon zusammengestellt haben. Also für den Bereich Wirtschaft taucht da eben jetzt keiner aus der PG-Finanzkrise auf und für den Bereich Steuern auch nicht. Also da kann dann sicher jemand dazu steuern. Vielleicht können wir das auch nochmal sagen, dass da einer sich inoffiziell dazu mischt, aber ich sag mal, das wäre alles ein bisschen kompliziert. Also wenn wir die Struktur nicht irgendwie jetzt wieder hinterfragen wollen, dann ging es jetzt wirklich nur um den Bereich Geldpolitik. Zwei Vertreter AG Geldordnung, ein Vertreter AG Wirtschaft und ein Vertreter PG Finanzkrise. Und mehr geht's jetzt eigentlich nicht. Und da halt um den der PG Finanzkrise. Da wir nur zwei Kandidaten haben, würde ich meinen Vorschlag in Zeile 148 nochmal bitte ich darum, dass wir das vielleicht so machen könnten. Das würde ich persönlich auch sehr grüßen, weil dann kann man sich die Arbeit auch gut mal teilen, wenn man mal eine Woche sagt, dass man irgendwo auf Urlaub ist und der andere dann vertritt. Also das finde ich sehr sinnvoll, ja. Okay, dem kann ich auch zustimmen. Ich hätte da einen Widerspruch. Also ich habe ja echt was gegen diese ganze Pöstchenheimserei. Wenn wir jetzt noch einen Vertreter von einem Mitglied eines Teams, der dann wiederum, wie viel Posten wollen wir denn noch schaffen? Haben wir überhaupt noch eine Basis dann? Ja, Piratus, es geht doch hier nicht um Posten. Es geht, nochmal, meine Meinung ist, es geht darum, die Themen von uns irgendwo in ein Team auch mit einzubringen. Und da brauchen wir halt jemanden, der dahin geht zu den Sitzungen. Und wenn dann eben, ich sag mal jetzt, wenn Frank jetzt der Vertreter wird der Projektgruppe Finanzkrise und der mal zwei Wochen im Urlaub ist, mein Gott, da muss ihn doch jemand vertreten. Wir machen ja auch Sitzungen zwischendurch. Ja, aber das kann doch Frank dann selbst bestimmen. Das müssen wir doch jetzt nicht festlegen. Das ist ja nur ein Vorschlag. Genau. Ich glaube, Michael und ich, wir haben ja beide zugestimmt und vielleicht machen wir das einfach informell. Wollen wir dann wählen? Wir können das gerne informell machen. Okay. Also ich würde auch vorschlagen, dass doch, wenn genau dieser Fall eintritt, Piratus, dass dann eben die eine Person praktisch, die nicht anwesend ist, dann übernimmt stellvertretend der andere. Die Hauptsache, wir haben ein Ohr eben nach außen hin. Ja, ich würde auch sagen, ich würde mich als desorientiert fühlen, wenn ich jetzt nicht wüsste, an wen ich mich da wenden könnte bei gewissen Fragen und so weiter. Und es ist dann eben doch nett zu wissen, dass es dann eben auch wieder einen Mensch gibt, der auch Stellvertreter sein möchte und so weiter. Also Politik wird durch Menschen gemacht, ne? Das sieht man ja auch in Ägypten oder wo auch immer und so weiter. Und da nicht jemand zu benennen oder auch einen Posten nicht zu beschreiben, finde ich als sehr komisch. Ich kenne ja Piratos Meinung zu dieser personellen Geschichte und zu den Posten in Anführungszeichen, aber ich sehe das hier nicht als Posten, sondern ich sehe das hier wirklich als Hilfe für das Team, also für die Projektgruppe. Denn die Themen, die wir hier besprechen, zum Beispiel was jetzt als Top 3 kommt, die Parallelwährung, die werden wahrscheinlich sonst nicht irgendwo mal in einem Team, was dann mal zu einem Themenbeauftragten gelangen sollte, überhaupt besprochen werden oder überhaupt mal angesprochen werden. Und deswegen finde ich das wichtig, dass da von uns auch jemand kommt. Genau, von uns auch jemand kommt. Da bin ich jetzt hängen geblieben und mein Punkt ist, ich enthalte mich jetzt augenblicklich, weil ich mich nicht entscheiden will. Also je mehr Leute wir haben, die sich einbringen und unsere Ziele bei den Themenbeauftragten anbringen, desto besser. Insofern brauche ich da nicht eine Präferenzwahl jetzt dazu. Ja, wenn du mit beiden einverstanden bist, brauchst du ja nicht abstimmen, das ist doch super. Wollen wir eine Zeit festlegen, wann die Abstimmung beendet ist, damit das nicht ewig dauert? Gerne, wie gesagt, das ist meines Erachtens auch vorwiegend Arbeit und Kommunikation, von daher gerne. Also. Ich enthalte mich der Stimme. Ich sag mal 21:35. Also wie gesagt, ich enthalte mich der Stimme, aber ich bin ganz klar dafür, dass es jedem hier eine klare Entscheidung geben soll. Wollen wir die Enthaltung nicht noch dazu schreiben? Ah, ich hasse das, wenn man noch eine Spalte Enthaltung hat, weil wer nicht abstimmt, enthält sich, ist doch wurscht. Okay, das ist, ich nehme da drauf Rücksicht, ich bin da jetzt auch nicht so unbedingt dafür, aber die Leute, Paul und Exile, wollt ihr euch da stehen haben, das war mehr an euch gerichtet. Ja, also ich finde die Spalte Enthaltung schon interessant, ob da auch jemand da Farbe bekennt. Das ist auch eine Position, die man nicht einfach so unterm Tisch fallen lassen sollte. Da ist ja doch einer dann interessiert an dieser Wahl. Und das wird ja auch der aktive Name Paul Weiler auch dafür sprechen, dass er durchaus dafür gewesen ist, dass es so eine Wahl gibt. Die Frage ist doch eher, ob jetzt Enthaltung heißt, dass man mit beiden Kandidaten einverstanden ist. Genau. Und jeder, der das Protokoll liest und der sieht oben, wer anwesend war und kann dann nachvollziehen, aha, der hat unten nicht mit abgestimmt, gut, dann hat er sich wohl enthalten. Ja, man kann es auch dem Leser auch etwas einfacher machen und dass er nicht da das ganze Pad so durchsuchen muss und auch nach den Farben und so weiter. Also darum finde ich auch da diese Zeile gar nicht mal so unüberflüssig. Also Rudi, verzeih mir, ich verstehe das zwar, ich habe es aber reingeschrieben in Zeile 149, also wer will, kann sich da auch noch eintragen. Irgendjemand schreibt hier auch noch weiter. Ja, danke. Ja, ich habe noch eine Scheiße gebaut gerade. Genau, dann müssen wir wieder rauslöschen, ist aber nicht schlimm. Okay, dann würde ich sagen, ist die Wahl abgeschlossen und wir haben... Ich präsentiere dich mal, genau. Ja, also genau, du präsentierst. Wir hätten hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stimmen für Hamburg, Frank, den wir dementsprechend als unseren Sprecher bezüglich der Themenbeauftragten machen, hier im ESM-Squad. Und hätten noch eine Stimme für Michael von AMT, der dann dadurch Stellvertreter wird, dass die zwei das eben gegebenenfalls in die Hand nehmen. Und ich beglückwünsche dich, Hamburg, Frank, und frage erstmal, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Vertrauen und werde mich einbringen und würde auch vorschlagen, dass wir jetzt zu Top 3 gehen. Das war eigentlich das Hauptthema heute, Parallelwährung. Da hat einer gleich Fragezeichen reingeschrieben. Wer war das denn? Will da jemand was zu sagen? Ja, das war ich. Ich habe es ja Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, weil das, glaube ich, in der Gesellschaft schon so gesehen wird. Also wenn du jetzt hier irgendwo in Deutschland rumgehst und sagst, pass auf, ich zahle dich mit einem anderen Geld, was sagst du? Dann schauen die dich alle an, als wärst du ein Elefant. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also, mal gucken, wie wir es vormachen. Wir haben beim letzten Mal, als wir das Thema Lohnerhöhung gemacht haben, hat Rudi ein Einführungsstatement abgegeben. Fühlt sich hier jemand berufen, auch sowas zugunsten der Parallelwährung zu machen? Dann darf er das jetzt machen. Gerne. Ich habe mich im Rahmen der Geldsystemreformoptionen auch mit dem Thema Parallelwährungen und dem generellen Thema Resilienz gegenüber Effizienz beschäftigt. Professor Margaret Kennedy hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, indem sie beschrieben hat, dass unsere momentanen Währungen auf Effizienz optimiert sind. Wenn da aber mal irgendwas schiefläuft und quasi eine Währung in Schieflage gerät, dann hat sie eigentlich überhaupt keine Resilienz, weil man keine Abfangmechanismen hat. Das heißt, wenn eine Währung dann tatsächlich abstürzt, dann ist riesengroße Katastrophe angesagt. Und die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von Regionalwährungen, ist gegenüber der Effizienz, die dort wesentlich schlechter ist, deutlich erhöht. Und letztendlich ist es natürlich eine Frage, in was für eine Art von einer Gesellschaft wollen wir auch leben? Wie wollen wir tauschen? Wie wollen wir unsere Schuld- und Guthabenverhältnisse regeln? Und da ist der Regionalgedanke auch etwas, was sehr, sehr stark die Binnenwirtschaft fördert und was auch dieses Wir-Gefühl innerhalb von Regionen verstärkt und auch eine Förderung bedeutet, dass man tatsächlich sinnvoll regional wirtschaftet und jetzt nicht regional produzierte Produkte auch regional konsumiert und ein bisschen diesem überbordenden Transportgeschäft entgegenwirkt, dass man quasi sämtliche Monate im Jahr auch Südfrüchte irgendwie aus Australien haben kann und was natürlich eine katastrophale Ökobilanz auch hat. Und von daher ist es eine gute Initiative für ein paar ganz gute Zwecke, aber man muss sich halt natürlich überlegen, wo sind die Möglichkeiten und wo sind auch die Grenzen von Regionalgeldwährungen. Aber prinzipiell als Idee hier einfach in eine positive Gegenposition zu unserem momentanen monolithischen Geldsystem etwas zu schaffen, mit dem man auch handeln kann. Das persönlich finde ich sehr gut und unterstützenswert. Was verstehst du unter Region? Das kommt ganz auf Riesen. Wir gehen ja jetzt vom Blickwinkel Europa aus, oder täusche ich mich? Du kannst aber keine Regionalgeldwährungen für ganz Europa machen. Da hast du nach wie vor den Euro und vielleicht noch Gold und Silber oder so. Also für ganz Europa eine Region. Wir reden schon von den existierenden Regionalgeldwährungen, oder? Es könnte zum Beispiel auch die Wir reden tendenziell, glaube ich, eher über die Drachme als über den Chiemgauer. Also du kommst mir jetzt. Ja, das meine ich auch. Du hast mir sehr gut angefangen, aber bist mir dann viel zu weich geworden in deiner Vertretung für die Parallelwährungen. Was mir zu deinem ersten Punkt eingefallen ist, wo ich eigentlich, zumindest innerhalb Europa, dein Argument, das wieder abgeschwächt hat, Gegenbeleg, wenn du dir Irland anschaust, an der nordirischen Grenze, da ist es ganz normal, dass jedes Geschäft Pfund und Euro akzeptiert. Im Gegenteil, die machen das sogar ein 1:1, das sind egal, weil sie Kundschaft wollen. Das heißt also, das faktische Argument, die Wirtschaft könnte nicht mit zwei Währungen leben, ist nicht richtig. Aber gar nicht gebracht. Ich meine, naja, bloß eine Regionalgeldwährung für ganz Europa haben wir in Form des Euros und noch in den Form von den Edelmetallen, die tatsächlich auch geldähnlich verwendet werden. Wir haben auch Regionalwährungen wie Chiemgauer und solche Geschichten. Und das sah ich so als Gegensatz gegen nationale bzw. regionale Währungen im größeren Stil. Dagegen ist natürlich auch nichts einzuwenden, aber das ist halt die Frage dann, wie weit möchtest du denn Regionalwährungen fassen? Also von mir aus kann es schon bis zur Drachme gehen, aber wenn Paul jetzt sagt, europäische Ebene, dann stelle ich mir irgendwas Länderübergreifendes vor. Ja, ich will es konkretisieren. Ich habe an die D-Mark gedacht, ja, die man durchaus immer auch in der Rückhalt halten kann und es auch als eine Parallelwährung, genau wie die Drachme, auch so betrachten kann aus Sicht Europas und so weiter, wenn der Euro scheitern würde, dass man dann wieder die Regionalgelder, also sprich die nationalen Gelder, dann auch wieder schnellstmöglich auch wieder einführen könnte, um eben das große Chaos zu verhindern. Okay, Rudi, bitte. Danke. Ich hätte nämlich als erstes mal eine Frage, und die wirst du mir sicherlich als erstes beantworten können, Frank. Um welche Regionalwährung geht es dir denn? Geht es dir um die Wiedereinführung der nationalen Währung in Europa, oder geht es dir mehr um die Sachen mit Chiemgauer und solchen Geschichten? Ja, das war für mich spannend, dass Michael auf die Regionalwährung eingegangen ist. Also ich bin jetzt eher von Wiedereinführung von Nationalwährungen ausgegangen, aber sehe das im Prinzip genauso, dass das sinnvoll ist, das gar nicht zu trennen, sondern dass es durchaus Sinn macht, genauer zu gucken, welche Region braucht denn eine Regionalwährung. Also nur mal ein Beispiel zu bringen. Bei Italien ist, denke ich, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zwischen Nord- und Süditalien ist schon sehr hoch. Oder wenn ich in Spanien mir angucke, Andalusien und Katalanien, ist das auch sehr hoch. Also man könnte im Prinzip durchaus überlegen, ob es nicht da eine Differenzierung sinnvoll ist. Da würde von meiner Seite eigentlich nur dagegen sprechen, einmal die Frage, inwieweit es akzeptiert wird in den jeweiligen Ländern oder ob da genug der politische Wille da ist, und das wird halt dann gleich relativ kompliziert. Also ich würde es ein Stück weit vielleicht einfach offen lassen. Also so wie es jetzt im Fazit von der Diskussion auch angekommen ist, also dass man im Extrem von der D-Mark bis zum, also Chiemgauer würde ich jetzt nicht gehen, also schon regional würde ich dann auf maximal Bundeslandgröße Andalusien oder Kreta oder irgend sowas beziehen. Das wäre vielleicht die kleinste Größe. Okay, ich bin ja noch nicht fertig. Das war nur erstmal meine erste Frage, worum es denn hier überhaupt gehen soll. Dann komme ich mal zu meinen Antworten zu diesem Thema. Also ich glaube, dass mit einer Einführung von Regionalwährung, also nationalen Währung, die man eventuell nochmal runterbricht in Nord- und Süditalien, wie du es gerade gesagt hast, keine Probleme gelöst werden, sondern nur Symptome bekämpft werden. Das Problem liegt ganz woanders, und da müssen wir eher rangehen. Und das nächste, was ich sagen wollte, ist, also wenn du schon argumentierst zwischen Nord- und Süditalien oder Spanien oder wie auch immer in verschiedenen Regionen, dann könntest du genauso gut argumentieren, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland auch unterschiedlich ist, und warum führen wir hier sowas nicht ein? Darüber wird gar nicht diskutiert. Wir reden nur über Südeuropa. Das scheint mir schon ein bisschen merkwürdig zu sein. Das nächste, was ich sagen möchte, ist, wenn man sowas machen würde, solche nationalen Währungen wieder einführen, dann frage ich mich ernsthaft, wenn das dann alle Länder machen, wozu brauchen wir dann noch den Euro? Und das Letzte, ich sehe nämlich eine ganz große Gefahr, wenn man das machen würde. Es wird sofort eine Währungsspekulation beginnen. Es wird ein Markt plötzlich wieder entstehen, der versucht, dort Gewinne abzugreifen. Und das ist wieder etwas Nebenfakt oder Nebeneffekt, den wir damit erreichen, den wir gar nicht wollen. Wir wollen ja eigentlich nur, dass es in ganz Europa der Wirtschaft besser geht. Und da bin ich wiederum der Meinung, wir müssen an die Ursachen rangehen und nicht die Symptome bekämpfen. Okay, ich habe jetzt hier auf der Wortmeldungsliste zuerst Piratus, dann Rolf und dann Exile. Ja, dann fange ich mal an. Also Regionalwährungen im kleinen Sinne, sowas wie Chiemgauer, machen überhaupt keinen Sinn. Das Entscheidende bei einer Währung ist das Territorium, also die Fläche oder die Anzahl der Menschen, die in dem Gebiet leben, wo die Währung gilt. Deshalb wäre ich auf jeden Fall, wenn dann dafür, staatweise oder weit eine Währung, eine Parallelwährung einzuführen. Jetzt zum Beispiel in Griechenland eine Drachme oder sowas oder ein G-Euro oder wie man es nennen will. Das Zweite, diese Spekulationsangst, die kann man, glaube ich, relativ leicht umgehen, indem man einfach sagt, okay, der Staat gibt bezahlt seine Angestellten und alle nur noch mit Gutscheinen. Und diese Gutscheine sind befähigt, damit auch Staatsschulden, also Steuerschulden zu tilgen. Damit verliert diese Währung im Ausland ganz enorm an Interesse und wird wahrscheinlich kaum irgendwelche Spekulanten anziehen. Mal eine Prognose. Also ich glaube schon, dass es da gute Methoden gibt, die Binnenkonjunktur eines Landes anzufeuern. Das einzige Problem, was ich jetzt wirklich noch sehe, ist natürlich die Importe in einem solchen Land. Also wenn jetzt eine Drachme eingeführt würde, würde sie natürlich abwerten im Verhältnis zum Euro. Und das macht natürlich Importe sehr teuer. Da müsste man dann irgendwie helfend zur Hand gehen, solchen Ländern. Ja, aber ich glaube, für die Binnenkonjunktur im Land hätte das einen sehr positiven Effekt. Okay, dann habe ich Rolf, dann Exile, dann Michael und dann Paul. Ja, ich glaube auch, dass Regionalwährungen auf der Ebene der Regionen zum Nothilfeinstrument sein können, wenn halt eigentlich das Geldsystem auf der übergeordneten Ebene nicht funktioniert, um halt noch Wertschöpfung zu betreiben, wenn die Liquidität völlig fehlt. Aber auf der Ebene nationaler Währung muss dann auch irgendwie eine Abgrenzung passieren, wozu der Euro dann eigentlich dienen soll, ob man den im Außenverhältnis des europäischen Handels nur noch benutzen möchte und im Innenverhältnis halt nationale Währung. Ja, irgendwie ist ja dann auch das Problem da, wenn man parallel zwei Währungen für den gleichen Zweck nutzt, dass man ja auch in der Lage sein muss, die Geldmengen zu erfassen, also auch wie viel Liquidität da ist. Und wenn man das nicht sauber auseinanderhält, denke ich, entsteht da ein ganz schöner Wirrwarr. Okay, Excel. Gut, ja, ich steige dann vielleicht mal genau da ein, wo Rudi auch gefragt hat, für was soll dann der Euro gut sein. Der Euro ist unsere europäische Außenwährung im globalen Weltspiel der Währungen, wo ein brutaler Kampf herrscht und wo du einen Chinesen hast, der seine Währung konstant unterbewertet und die anderen ja im Sinkflug laufen, was weiß ich. Also da herrscht ein globaler Krieg. Und dafür brauche ich meinen Euro, da muss ich mit einer Stimme sprechen. Ansonsten würde ich ganz gerne zu innereuropäisch sagen, du kannst in einer Makroökonomie Europa durchaus mit verschiedenen Währungen arbeiten. Und das fände ich eben das Spannende, wenn wir es schaffen würden, unsere Bevölkerung für Geldpolitik zu interessieren und hier ein Modell für die ganze Welt erschaffen sozusagen mit verschiedenen Parallelwährungen, die man untereinander nicht angleicht, sondern eben durch einen Diskussionsprozess dann diese Probleme löst. Weil ich kann mir da durchaus vorstellen, dass natürlich der Spanier immer tendenziell seine Währung früher abwerten wird als der Deutsche. Aber das ist halt die interessante Frage. Ist eine Regel was, wo ich mich 100% dran halten muss, oder ist eine Regel eine Orientierungshilfe, wo ich ungefähr sein soll? Und diese Vielfalt, die eben da Europa hat, die muss auch irgendwo im Geld sich reflektiert sehen. Okay, dann habe ich Michael. Bei dem letzten Satz von Exile habe ich mich sehr stark an das Argument von Professor Hankel erinnert gefühlt, der auch gesagt hat, dass die Währung der Maßanzug und das Aushängeschild einer Nation ist. Und ein Maßanzug muss passen. Und wenn man versucht, einen für alle zu schneidern, dann passiert genau das, was bei uns in Europa passiert ist, mit dieser einen Währung, ohne die Möglichkeiten, jetzt die Wettbewerbsfähigkeit individuell über den einen Preis der eigenen Währung anzupassen. Mit den exorbitanten Außenhandelsüberschüssen von Deutschland und den Handelsbilanzdefiziten von den anderen. Wir sind überhaupt erst in diese Bredouille mit den Targetsätzen gekommen, dadurch, dass wir eben diese Möglichkeit nicht mehr hatten. Jetzt hier zu sagen, wir möchten diese Problematik aktiv angehen, und zwar im Sinne der Länder, die jetzt überschuldet sind, sodass die in der Lage sind, zumindest schon mal ihre Binnenkonjunktur, die für diese Länder auch immer wesentlich wichtiger waren als der Außenhandel, dass die wieder belebt werden können, diese Binnenmärkte. Das ist was Essentielles, um auch die Arbeitslosigkeit und die soziale die sozialen Brennpunkte in Europa so, denen so zu begegnen, dass wir tatsächlich wieder einen europäischen Gedanken fassen können, der eine positive Zukunft weist. Von daher halte ich diese Regionalgeldinitiativen jetzt im Sinne von, die einzelnen Staaten erhalten wieder die Möglichkeit, souveräne Mehrungen parallel dazu zu machen, halte ich für absolut entscheidend, A, um den sozialen Frieden und die Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen und B, um auch die Möglichkeit zu schaffen, dass sich die Länder tatsächlich auf Augenhöhe begeben und wir nicht hier von den bösen, nicht arbeitenden Schuldnerländern im Süden und in Irland sprechen und von den guten, übersparenden Nationen, die jetzt hier in Deutschland, Niederlande und sonst wo sitzen. Dass wir einfach diesen Konflikt schrittweise rauskriegen aus der ganzen Diskussion, auch im Sinne einer positiven europäischen Vision. Das wäre mir persönlich sehr wichtig und da glaube ich, sind die Gedanken, die Hankel angestoßen haben, absolut entscheidend. Okay, dann habe ich Paul. AMT hatte eben gerade von Widerstandsfähigkeit einer Währung gesprochen und genau das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man auch sagt, man hat auch Notfallpläne, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich der Euro so runtergehandelt wird, dass er einfach nicht mehr tragfähig ist und so. Also genau wie im Auto man einen Airbag hat und so weiter, braucht man hier in der Geld- und Finanzordnung auch klare Linien, was auch die Bevölkerung schon vorher wissen kann, dass man dann eben nicht ins Chaos abgleitet, sondern dass dann eben wieder regional anders gehandelt wird, aber dass dann eben auch Sicherheit bei den Menschen, die ja in Europa leben, vorhanden ist. Und solche Pläne zu entwickeln, und da braucht man ja nicht die gleichen Spielregeln aufzusetzen, wie wir sie ja schon vorher hatten. Und da möchte ich eben Rudi widersprechen, der ja dann wieder von dem gleichen Regelwerk ausgeht. Nein, also ich finde schon, dass es dann klare staatliche Eingriffe geben sollte für ganz Europa, aber dann eben halt auch mit verschiedenen Währungen eventuell, bis dass es eben einen Neu-Euro oder wie auch immer gibt, der dann wieder die Stärke hat des alten oder ja hoffentlich des alten renovierten Euro. Okay, dann kommt Rudi, dann komme ich, glaube ich. Okay, ich möchte mal darum bitten, dass jeder sich mal Gedanken darüber macht, was würde aus seiner Sicht wohl real passieren in einem Land, nehmen wir mal Spanien. Nehmen wir Spanien, wenn Spanien zu den Peseten zurückkehrt, was passiert dort dann in der Realwirtschaft? Natürlich werden die, weil die Peseten abgewertet oder deutlich niedriger gewertet werden gegenüber dem Euro, werden sie halt weniger importieren. Würden wir dadurch die Binnenwirtschaft, nur durch diese Maßnahme die Binnenwirtschaft anregen oder müssten wir nicht noch mehr tun? Also ich denke dabei immer noch an die Diskussion, die zurzeit läuft und auch an die Vorgaben, die von der EU kommen und von der Troika kommen an diese Länder, dass sie halt mehr sparen müssen, sparen. Also da sehe ich eher das Problem als in der Währung, dass dort eben die falschen Ansätze gefahren werden. Würden wir dadurch die Arbeitslosigkeit verringern? Würden wir auch die Jugendarbeitslosigkeit verringern? Ich glaube nämlich nicht. Und der Effekt würde eher sein, wenn eben die wirtschaftlich schwachen Länder, die Gründe habe ich ja nun ausführlich erläutert und da, wie gesagt, bin ich ja ganz sehr nah bei Flassbeck. Ich sehe eher das Problem darin, dass wenn das passiert, dann bleibt ja nur noch, eigentlich bleiben nur noch die Länder Deutschland, Holland, Österreich übrig, vielleicht noch zwei, drei andere, die noch den Euro als Währung fahren. Und was passiert dann? Dann wird der Euro extrem aufgewertet. Und dann hilft uns das in den wirtschaftlich starken Ländern zurzeit auch überhaupt nicht in der Weltwirtschaft. Und es hilft auch den Südeuropäern nicht mehr gegen uns. Ich sehe da keinen Vorteil in der ganzen Geschichte. Ich sehe eher den Vorteil, die Ursache zu lösen und nicht jetzt hinten rumzudoktern. Der Staat müsste sich nicht mehr in Euro verschulden. Das ist ein großer Vorteil. Ja, aber er hat ja Schulden. Die schneiden wir weg, das ist doch kein Problem. Da ist der Staat souverän. Ja, da bin ich ja wieder bei dir. Das könnte man ja machen, aber wie... Du hast jetzt gerade gefragt nach einem Vorteil für den Staat, wenn er eine Parallelwährung hat. Und die Antwort ist, der Staat muss sich nicht mehr in der Gemeinschaftswährung verschulden. Ja, lass mal, okay. Wir haben noch eine ganz fette Wortmeldungsliste. Genau, schreibt euch rein, wenn ihr was sagen wollt. Weil mir brennt da schon auch bei Rudi jetzt unter der Zunge. Genau, jetzt bin aber erstmal nicht dran. Hallo. Ich bin dran, Stefan. Ich schreibe dich aber jetzt mal als Nächster auf die... Nee, da war schon Michael, glaube ich, ne? Michael und dann Stefan. Ja, vor Michael. Exal auf, schreibe ich drauf. Also Michael, Exal, Michael, Stefan. Jetzt kommen aber erstmal ich. Also, Antwort auf Rudi. Du hast gefragt, wie denn das dann mit Spanien ist, wenn die eine nationale Währung einführen. Dann werden ja die Importe teurer. Wie sollen denen das helfen bei ihrer hohen Arbeitslosigkeit und der Sparpolitik? Das Thema hat Piratus ja vorhin auch schon angesprochen. Auch AMT sagt also, dass die vielleicht einen Marshallplan bekommen. Das stimmt alles. Also was mir an deiner Argumentation fehlt, Rudi, ist, dass du halt wirklich ganz konsequent immer nur die Nachfrageseite anguckst und überhaupt nicht die Angebotsseite in der Wirtschaft. Und man muss einfach beides angucken. Also was das grundlegende Problem in Spanien ist, ich sag's jetzt mal andersrum, ich hatte einen Artikel gelesen, da hat der Prado, das Madrider Museum hatte 18 Museumswerte ausgeschrieben und 18.000 Leute haben sich beworben. Da ist einfach das Problem, dass es zu wenig Stellen gibt, weil es zu wenig Unternehmen gibt, die Stellen anbieten, die da investieren, die da wettbewerbsfähige Unternehmen aufbauen können. Und daran fehlt es. Da nützt es nichts, wenn du irgendwie an der Nachfrageseite irgendwie drehst. Dass das auch ein Problem ist und dass man da auch in die richtige Richtung drehen muss, ist sicher richtig, aber die Größenordnung des Problems kriegst du dadurch nicht bewältigt. Das dazu. Dann wollte ich noch mal auf eins eingehen. Ich fand den Ansatz, was Rolf gesagt hat, mit der Liquiditätssteuerung, wie das dann laufen kann, wenn es zwei Währungen gibt, ob das dann nicht ein Durcheinander gibt, das finde ich einen wichtigen Punkt. Momentan gibt es ja die nationalen Zentralbanken noch und wir wissen ja, die Europäische Zentralbank agiert gar nicht als richtige Zentralbank, sondern nur als Koordinierungsstelle und geldpolitische Institution darüber. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert, dass eben dass es für jede Regional- oder Landeswährung dann eben auch eine eigene Bank gibt, die dort die Geldmengensteuerung in der Regionalwährung macht. Und dass es für die parallel, also für den Euro oder IQ oder wie man es dann nimmt, eben eine Gesamtgeldmengensteuerung der Europäischen Zentralbank gibt. Aber das hört sich erstmal sinnvoll an. Da müssen wir sicher nochmal Experten fragen, ob sich denn das oder wie sich sowas realisieren lässt. Ja, ich hatte noch ein paar andere Punkte. Was eins vielleicht noch, ich habe auch dieses Extra-Pad nochmal aufgemacht. Das könnten wir im Prinzip auch durchgehen von fünf Ökonomen, die eben gegen diese Parallelwährung argumentieren mit ganz vielen Argumenten. Ich bin die schon mal durchgegangen und habe die eigentlich soweit alle entkräftet. Also das wäre auch nochmal hilfreich, finde ich. Das würde ich vorschlagen. Ich weiß nicht, ob wir da im Rahmen der Diskussion dazukommen. Ja, sonst sind mir jetzt keine größeren wichtigen Argumente aufgefallen, die ich irgendwie, die mich überzeugt hätten. Also ich bin im Wesentlichen bei AMT, Exal, Paul und Piratus. Ich weiß nicht, Rudi, wie wir dich noch rumkriegen, aber ich gebe jetzt erstmal weiter an Exal. Ja, genau. Und zwar, ich gehe jetzt auch nochmal auf Rudi ein, weil dieses spanische Beispiel und hier, wenn die Spanier wieder mit den Peseten zahlen, du hast meines Erachtens immer noch eine sehr nationale nationalen Blick auf diese Währungen. Anstatt den Euro zu akzeptieren, denkst du immer noch an Geld, eigentlich an Geld wie Regionalgeld. Das ist es ja eigentlich schon lange nicht mehr. Und ich mag's ungern, dass ich sage, hier, Namen finde ich gut, aber dieser Hankel, Professor Doktor oder bloß Doktor, ich weiß es nicht, Namen sind für mich, wie gesagt, Schall und Rauch, aber ist ein betagter Herr, war mal Berater des Kanzleramts irgendwann in den 60er oder 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat 1,5 Stunden Vortrag, gibt's auf YouTube zu sehen, sollte man sich vielleicht echt mal anschauen. Und da hat er eben einen durchaus gangbaren Weg gegangen. Und wir hängen meines Erachtens immer noch viel zu sehr fest in Europa ist die Währungsunion. Europa ist viel mehr durch die Osterweiterung. Die haben alle den Euro noch nicht. Und wenn wir Europa wirklich mitnehmen wollen und ein europäisches Gebilde schaffen wollen, das funktioniert, erstmal politisch, da ist die große Aufgabe, nicht währungstechnisch, dann sind wir währungstechnisch einfach um Jahrzehnte zu früh. Was hat der Schröder gesagt? Frühgeburt, genau. Gerhard Schröder, Ex-Vizekanzler, habe ich letztens in einer Diskussion gesehen. Und lass uns da durchaus mal bremsen. Und da wird sich ein Geflecht entwickeln, das macht nichts. Das ist gut, das kann man danach mit Geldpolitik, wenn man eine interessierte Bevölkerung hat, aufarbeiten. Bloß wir müssen erst mal schauen, dass wir nicht bloß 17 Leute sind, die einen Euro haben, sondern das sind 28 Nationen. Die muss man mitnehmen. Okay, dann habe ich Michael, dann Stefan und dann Rudi. Noch gerade Weihnachten zuvor eingetragen. Du warst nach mir, aber das ist, glaube ich, auch kein Problem. Ich finde nämlich auch dieses Stichwort, und ich glaube, dass Stefan auch ganz stark bei mir, das Stichwort Leute mitnehmen, das auch Dirk Müller an jeder Stelle anbringt, wo er es irgendwie unterbringen kann, das ist entscheidend. Denn wenn wir tatsächlich eine Politik haben wollen, die den Menschen dient, dann müssen die auch mitgenommen werden und dann müssen die den Kurs der Politik letztendlich auch tatsächlich unterstützen. Denn wenn sie das nicht tun und wenn sie das immer mehr nicht tun, was wir aktuell beobachten, dann scheitert dieses Projekt. Und dann soll es auch scheitern, weil dann ist es nicht demokratisch legitimiert. Und insofern, was ich für sehr, sehr wichtig erachte, ist einfach hier zu sagen, wir müssen die Leute in Europa mitnehmen und wir müssen irgendwie ein Szenario mit dem Euro schaffen, wo auch andere Nationen sagen können, okay, unter diesen Bedingungen ist es für mich kein Schaden und keine Erpressung, in den Euro einzusteigen, sondern einfach nur eine Möglichkeit, mich einer stärkeren Gruppe anzuschließen. Und ich gebe dafür nicht alle meine Privilegien auf. Also dieses Wirtschaftsdiktat, das die Troika hier fährt, dieses vollkommen antidemokratische, das geht überhaupt nicht. Wir sind mal in Europa angetreten als Europa der Vaterländer unter Charles de Gaulle und Adenauer unter einem Ideal, Europa als Friedensprojekt und als gemeinschaftliche Handelszone zu etablieren. Das haben wir geschafft. Aber dann haben wir angefangen, ein Dach auf ein Gebäude zu setzen, wo gerade mal das Fundament einigermaßen gepasst hat. Aber die Zwischenstockwerke waren eben noch freigelassen und jetzt doktern die dauernd an dem Dach Euro rum. Also ist es unbedingt notwendig, dass wir schauen, dass wir das Restgebäude bauen, damit das Ganze auf soliden Füßen auch steht. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, dass wir den einzelnen Staaten und den Regionen, wie auch immer sie die sich dann organisieren wollen, in die Lage versetzen, sinnvoll untereinander Handel und Wirtschaft betreiben. Und von daher glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch im Sinne einer Erweiterung des Euros sagt, wir wickeln den Euro einen Schritt rückab, insofern als dass wir ihn als Außenwährung den Rest der Welt behalten, erlauben untereinander flottierende Wechselkurse, die im EWS-System ja auch gut funktioniert haben, mit den regionalen und damals noch nationalen Eigenheiten der Mentalitäten und der Wirtschaftssysteme in den Ländern, ermöglichen das wieder und geben den Staaten weiterhin die Möglichkeit, ihre Altschulden zu einer möglichst geringen Prozentsatz oder zu einer 0% Refinanzierungssatz auf 50 Jahre schrittweise abzutragen, dass wir hier tatsächlich die Staaten in die Lage versetzen, ihre Außenhandelsüberschüsse und Defizite gegeneinander abzubauen, um dann wirklich auch eine positive Vision zu schaffen, wo auch Länder, die jetzt seit Ewigkeiten sich weigern, in den Euro einzutreten, wie Großbritannien zum Beispiel, auch sagen können, ja, wenn der Euro quasi eine interne Verrechnungseinheit für alle europäischen Staaten ist und nur als Außenwährung einen festen Kurs hat, dann ist durchaus auch Großbritannien und andere Staaten sind dann in der Lage, diesem System beizutreten, weil sie ja ihre Währungssouveränität nicht mehr abgeben. Und die anderen, die sie abgegeben haben, mit den ganzen negativen Effekten, bekommen die Vorteile, die sie damals hatten, wieder zurück. Also ich sehe das durchaus als eine sehr positive Entwicklung für ein zukünftiges Europa. Okay, Stefan? Also ich bin grundsätzlich ja bei Michael, gehe ich da konform. Was mir jetzt wichtig ist, ich habe jetzt nicht ganz gehört, was ihr alle schon besprochen habt, aber was mir wichtig ist, und das ist nicht zurückgewandt, rückwärts denken, dass die Mitgliedstaaten da wieder auf, also ihr Ungleichgewicht beseitigen und da wieder zusammenkommen. Das ist eine Sache. Was mir jetzt aber noch wichtiger ist, ist in die Zukunft denkend orientiert. da, was Excel gemeint hat, für ein europäisches Gebilde, dass da die Mitgliedstaaten da auch wieder ja, irgendwie alle zusammenkommen und langfristig da ja, kein Mitgliedstaat hier, dass der Staat generell eigentlich nicht da mit zu kämpfen hat, ständig, dass er pleite gehen muss, insolvent, ist mir wichtig, dass man die Staaten, die müssen sich wieder zinsfrei, zumindest bis zu einer gewissen ein gewisses Budget, wo sie sich wirklich zinsfrei verschulden können. Sie müssen sich verschulden und das ist wichtig erstens und zweitens eben zinsfrei, denn dieser ganze Druck da von den Märkten und so, ja, ist aus meiner Sicht gar nicht gerechtfertigt, ihren Zins zu verlangen. Ich denke, da sind wir ziemlich nah beieinander. Das sollte man vielleicht nochmal irgendwo festschreiben oder auch immer abstimmen. Ich habe nämlich also jetzt, wenn ich auch wieder mehr Zeit finde, da Ottmar Issing habe ich gerade noch das Buch da, oder also von 10 Jahren alle Ausgabe habe ich gerückt von der Unibib. Und der schreibt da auch, der hat ja Inflationstheorie und Zinstheorie und ist ganz klar, der sagt, der zinsmäßig, die einen Zins zahlst du, wenn Geld im Voraus bereitgestellt wird oder wenn irgendwie andersherum irgendwie was vorfinanziert wird oder so. Und das ist aus meiner Sicht eben nicht der Fall bei einem Staat. Wenn sich ein Staat verschuldet, dann denke ich, dann sollte das immer mit komplett neu geschöpftem Geld, mit einem Kredit geschehen, der vorher nicht im Umlauf war und der eigentlich dann zinsfrei bereitgestellt werden muss auch, also für den Staat und der sich dann auch auf die Weise dann ganz locker vom Hocker hier entschulden kann wieder, ohne da ja gegebenenfalls dann, wenn man wieder 80er, 90er Jahre da denkt, an bis zu 10% Zinsen da irgendwie dazu ackern muss und eintreiben muss, weil er kommt ja dann doch nicht drum herum, die Leute zu belasten mit Steuern und so. Also ich will das jetzt gar nicht so weit ausdehnen, aber das ist mir eben ganz wichtig, dass man das dann eine Möglichkeit schafft, wie auch immer, ob monetativ oder sonst was, um den Staat hier zinsfrei, also auch sämtliche Euro-Mitgliedstaaten auch zinsfrei dann irgendwie zu finanzieren zu können, bis zu einer gewissen Grenze halt, wie es jetzt auch ist. Okay, dann habe ich Rudi und dann mich selber. Ja, also zunächst einmal zu Exile. Entweder habe ich mich falsch ausgedrückt oder du hast mich falsch verstanden. Also ich mache Europa nicht am Euro fest, im Gegenteil. Ich stimme ja auch vielen Sachen zu, die du gesagt hast. Also ich bin auch der Meinung, dass der Euro viel zu früh war. Europa hätte erstmal politisch und vor allen Dingen wirtschaftlich und fiskalisch zusammenwachsen sollen. Also eine einheitliche Fiskalpolitik halte ich für extrem wichtig. Nur wir haben ihn jetzt nun mal. Der ist nun mal da. Und nun kann man sich überlegen, was ihr anregt, zu sagen, wir gehen davon wieder weg, wir machen halt wieder Nationalwährungen, also wir lösen im Prinzip, also man muss sich das mal auf der Zunge ziehen, ihr wollt den Euro im Grunde genommen wieder auflösen. Ihr seht es zwar anders, aber es ist dann so, faktisch. Der Euro wird wieder aufgelöst, das ist zwar eine Zahl, die noch irgendwo rumsteht, irgendwo eine Verrechnungseinheit, aber es wird so sein, dass die Länder halt nur noch mit ihren Nationalwährungen arbeiten und einige, ich bin der Meinung, das sind halt Deutschland, Niederlande, Österreich und vielleicht noch ein, zwei andere dabei, würden eventuell, aber wahrscheinlich, wenn die anderen weggehen, würden die dann auch zu ihren Nationalwährungen zurückkehren. Und das ist meiner Meinung nach nicht die Lösung des Problems, denn dann sind wir wieder da, wo wir vor 20 Jahren waren. Entweder wollen wir Europa zusammenbekommen, dann müssen wir versuchen, das politisch hinzubekommen. Wir müssen es wirtschaftlich, fiskalisch hinbekommen. Und das geht nur mit gemeinsamen Regeln. Die Regeln sind nun mal, wie bekannt ist, von Deutschland nicht eingehalten worden. Jedenfalls die mündlich vereinbart wurden, sind nicht eingehalten worden. Und auch von den anderen Ländern, von denen ich gerade sprach. Da ist eher der Ansatz zu suchen, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass es Europa als Idee des Zusammenwachsens, des Zusammenarbeitens hilft, wenn die Länder wieder zur Nationalwährung zurückkommen, sondern wir müssen eher politisch rangehen und mit einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik und gemeinsamen Fiskalpolitik. Zu dem, was Stefan gerade gesagt hat, da stimme ich natürlich ausdrücklich zu. Das wisst ihr ja auch, das ist ja meine Meinung. Ich halte es auch für absolut sinnlos, dass Staatsschulden zurückgezahlt werden. Wurden sie ja noch nie, aber das Ziel überhaupt anzusetzen, der Staatsschulden zurückgezahlt werden, wozu? Das bringt nichts. Das einzige Problem, was die Staaten haben, sind die Zinszahlungen. Und da muss man ran. Und da gibt es Alternativmöglichkeiten. Okay, ich gehe da mal drauf ein. Also ich stelle mir das schon auch so vor, dass wenn es den Euro als Parallelwährung weitergibt, dass der nicht nur im außereuropäischen Handel eine Rolle spielen soll, sondern dass der wirklich auch als Bargeld, gleichberechtigtes Bargeld in Europa weiter im Umlauf ist. Also nicht nur als Verrechnungsgröße. Aber du sprichst ja schon einen zentralen Punkt an. Das ist auch das, was ich sozusagen nicht verstehe. Also die meisten, es gibt ja gerade bei den Piraten, glaube ich, viel Skepsis gegenüber Parallelwährungen, weil einfach die Gleichung aufgemacht wird, dann geht man zu der nationalen Währung zurück. Auch da würde ich ein Stück weit folgen. Das ist schon, geht schon stark in die Richtung, auch mit dem Euro als Parallelwährung, aber dass das dann automatisch bedeutet, dass wir auch in der europäischen Integration einen Schritt zurückgehen. Und das will mir einfach nicht in den Kopf rein, wie die Leute da diese 1-zu-1-Verbindung hinbauen, dass die nicht sagen können, ja, wir wollen eine gemeinsame Verfassung und wir wollen ein gemeinsames Europa mit einer demokratischen Regierung und einem demokratisch gewählten Europäischen Parlament und wir wollen auch eine europäische Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik langfristig. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ich glaube, das dauert 10 bis 20 Jahre, aber das wollen wir alles. Aber warum soll das nicht mit mehreren Währungen funktionieren? Das will mir irgendwie nicht in den Kopf. Warum müssen wir dieses Opfer bringen, dass wir ich weiß nicht, wie viele Millionen, dass wir in Südeuropa so riesige Arbeitslosenzahlen haben. Warum müssen diese Generation der Jugendlichen dort dieses Opfer bringen für dieses Europa? Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Das passt für mich nicht. Das vielleicht dazu. Dann nochmal in der Gesamtschau, Rudi, dein Ansatz ist halt das mit den Lohnerhöhungen in Deutschland. Da ist ja meine Antwort drauf, dass man das ja machen kann und dass das ja ein Vorschlag ist, den man auch zusammen mit dem Vorschlag nach Parallelwährung durchaus vertreten kann. Die können sich ja ergänzen. Was der Nachteil dieses Vorschlags der Lohnerhöhung ist, dass du eben dann das nur pauschal machen kannst. Also Deutschland kann von mir aus 20% seine Löhne erhöhen oder 15%. Das wird aber eine Wirkung auf alle Länder gleich haben. Das heißt, Griechenland bräuchte vielleicht 30% Lohnvorteil im Vergleich zum jetzigen Zustand. Spanien bräuchte vielleicht nur 15%. Und für Frankreich, wenn wir die Löhne um 15% erhöhen, dann haben die plötzlich einen Vorteil von 10%. Also das kriegst du über dieses Instrument nicht hin. Das heißt, was Michael vorhin gesagt hat, dass eben durch zusätzliche Landeswährung du einfach wirklich mehr Flexibilität hast, das kriegst du wirklich darüber nicht gelöst. Das vielleicht noch dazu. Dann noch eine Anmerkung zu Michael. Der hat vorhin mal den Vorteil reingebracht mit Großbritannien, dass man solchen Ländern ja auch eine stärkere Integration in Europa dann wieder erleichtern würde. Das ist richtig. Man sollte da aber nicht zu viele Hoffnung haben. Also wenn wir eine stärkere europäische Integration wollen, dann kann es uns trotzdem passieren, auch mit Parallelwährung, dass Länder wie Großbritannien leider da nicht mitmachen, weil sie nicht so viel Souveränität nach Europa abgeben wollen. Das ist mal, wir hatten bei den Piraten einen Mumble mit den englischen Piraten. Das war relativ eindeutig, dass selbst bei den englischen Piraten dann deutlicher Unterschied war zu den deutschen Piraten. Also die sind dann nicht bereit, so weit zu gehen. Das würde ich sagen, ist ein bisschen, muss man leider dann wohl zur Kenntnis nehmen, dass das nicht alle Probleme löst, diese Parallelwährungsgeschichte. Und das vorhin hattest du noch gesagt, Europa der Vaterländer. Also den Begriff halte ich, das war bei den Gründerfedern vielleicht so, den halte ich auch nicht für langfristig tragbar. Also da wollen wir schon ein Stück weit von weg. Das ist jedenfalls meine Meinung. Aber das geht auch, wir brauchen meiner Meinung nach auch mit Parallelwährung, müssen wir eben nicht an einem Europa der Vaterländer festhalten, sondern können das aufgehen lassen in ein Europa, dass wir sozusagen alle als Identität auch verstehen. Okay, das war's eigentlich. Kurz drauf reagieren. Ja, gleich darfst du, ich will dich auch, so ist es bei mir halt angekommen, du wolltest vielleicht was anderes sagen. Ich wollte einmal noch den DAR-Piraten ansprechen. Ich weiß nicht, ob du was sagen willst. Du hast vorhin auch mal was gepostet, also fühl dich auch eingeladen, hier was zu sagen, auch wenn du nicht hier jetzt regelmäßig in der Gruppe dabei bist. Also DAR-Piraten ist aktuell taub und stumm gestellt, deswegen würde ich jetzt kurz bloß mal auf das reagieren, was du gemeint hast. Ich habe im Prinzip die historische Entwicklung Europas skizziert und da war eben der Begriff historisch gesehen Europa der Vaterländer. Das war keine Empfehlung für die Zukunft, sondern es ging dabei nur um eine Beschreibung davon, wovon sind wir ausgegangen, wo sind wir momentan und dass wir einfach in der Vorgehensweise ein Dach gebaut haben, ohne dass davor die Stockwerke drunter schon gestanden haben und wir jetzt eben den Salat haben. Das war einfach nur eine Beschreibung. Alles klar, habe ich verstanden. Ich sehe jetzt keine. Gibt es noch eine Wortmeldung? Rudi wollte noch was sagen. Und Stefan war vor mir. Entschuldigung, Stefan. Stefan, dann ja, Rudi. Rolf, und dann Rolf Müller vielleicht vorlesen. Wenn ein Staat neues Geld bereitstellt und wieder neutralisieren kann, dann ist er in keiner Weise von einer Finanzierung über Kreditaufnahme abhängig. Kreditaufnahme ist vielmehr ein Instrument, um Bürger das Sparen in gewünschtem Umfang zu ermöglichen. Weitere Instrumente zur Steuerung der Liquidität sind Anhebung und Absenkung von Steuern. Ein monetär souveräner Staat ist in keiner Weise auf eine Finanzierung angewiesen und kann auch mithin niemals pleite gehen. Und dann wäre der Nächste in der Wortmeldungsliste. Also wer war jetzt dann Stefan? Ja, aber der ist stumm, glaube ich, gerade, oder? Das weiß nicht, ich bin da. Ich habe was geholt. Was ich mal abwarten wollte, ist mit den Parallelwährungen, alle Währungen. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Dann, also ein praktisches Beispiel, wo wir das praktiziert. Ist ja zum Beispiel China, ist mein bestes Beispiel, finde ich, wo man das sehr gut sehen kann, wie die das handhaben im Renminbi. Oder Yuan ist dann eine Parallelwährung. Das Gute daran ist ja, dass die Parallelwährung dann da zirkulieren kann in dem Währungsgebiet und das zinsfrei. Die kann hier immer schön rund, also das gleiche Konzept, was da kleine Regionalgeldwährungen da auch da versuchen halt so einen Wirtschaftskreislauf hier aufzubauen und der zirkuliert dann, muss kein Grundgeld sein, aber er zirkuliert weitgehend zinsfrei. Und also Unternehmen und sonst was, Wirtschaft, die kann sich da so auf alle Fälle wenigstens einen eindeutig klar, ja wesentlich günstigeren Zinssatz refinanzieren oder ich weiß jetzt gar nicht, wie in der Praxis da in China das ist oder wenn nicht ganz zinsfrei, also kannst du handhaben, wie du willst, je nach der Gesetzlage halt auch, unter welchen Bedingungen dann die Währung halt kursiert, aber auf alle Fälle ist es ein deutlicher Vorteil ja, gegenüber einem Euro oder dieser Handelswährung, was in China der Renminbi ist, der dann in den Markt, an den Börsen so gehandelt wird und da den ganzen Druck von den Finanzmärkten da unterliegt und da mit einer Parallelwährung, da tust du den ganzen Druck halt weitestgehend hier ein bisschen entweichen, also oder lässt den Druck ab, sagen wir mal. Und da ist die Wirtschaft ist halt wird da ganz klar entlastet dadurch. Deswegen kann das doch nur ein Vorteil sein, wenn man da nationale Währungen, wenn man die jetzt nicht negativ betrachtet als ein Rückschritt hier, da machen wir wieder Wechselkurs und dann als nächstes kommt Schutzzoll oder so Zeug, sondern in die Richtung denkt einfach, dass dass man den eher also je nach der Währung halt muss man gucken oder ob man Währungsgebiete kleinere macht mit Deutschland, Österreich, also Dachzone, Deutschland ist heißt die Schweiz zusammen oder aber die Schweiz ist ja noch mal Europa, ja, Europa schon. Ja, also wie man das dann regelt, um da einfach den Marktdruck da, also das ist gerade für die Südländer ja interessant aus meiner Sicht, die Gypsy-Staaten, dass die sich da besser refinanzieren und dass sich das Parallelwährung kreisen können ohne den ständigen Marktdruck hier. Okay, danke. Dann haben wir jetzt Rudi und dann Exile. Ja, zunächst einmal die Ausführungen von Rolf, die kann ich nur unterstützen. Das ist so. Nur dafür ist es nicht notwendig, dass ein Land, welches jetzt im Euro ist, eine eigene Währung braucht. Es müsste nur der gesamte Euroraum sich dafür entscheiden, dass das so gemacht wird. Dann ist es auch okay. Dann kann man das so regeln. Das nächste, uns allen geht es, jedenfalls habe ich das so verstanden, ja darum, Europa im Ganzen weiterzubringen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was allein in Deutschland die nationalen Medien dort verbreiten, und wenn ich mir überlege, was passieren würde, wenn tatsächlich einige Nationen nationale Währung einrichten würden, was dann in den deutschen Medien geschrieben wird. Ich kann mir den Hass gar nicht vorstellen, der da verbreitet wird. Das ist unglaublich. Da wird dann geschrieben, dass ich sag mal jetzt mal wieder Spanien, weil ich mir irgendein Land aussuche. Ne? Spanien geht zu den Peseten zurück, die wollen ihre Schulden nicht zurückzahlen, die wollen dann jetzt in ihrer Währung das machen und sich günstiger verschulden und wir leiden darunter. Das wird eher den Hass schüren in Europa, als dass es der Zusammenführung führt. Und da habe ich Angst vor. Und deswegen bin ich der Meinung, der Euro kann ruhig bleiben. Wir müssen nur die Regeln vernünftig festlegen und wir müssen uns auch alle daran halten. Dann Exile, dann Rolf und dann ich. Ja, wenn du jetzt sagst, nur die Regeln festlegen, dann ist das eben ein politischer Prozess. Das wirst du eben nicht auf Dauer hundertprozentig hinkriegen. Das ist ja in der Demokratie hinlänglich bekannt, dass man schon mal eine Schuldenbremse hatten hier eine feste abkömmliche Vereinbarung von 3% des BIP, die nicht gerissen werden sollte. Das ist nach wie vor ein freier Diskussionsrahmen. Du kannst das nicht immer für immer festlegen, sondern du musst eher an den politischen Prozessen arbeiten, dass wir die so weit optimieren, dass wir das kontinental hinkriegen. Und da würde ich eben auf das zurückkommen, was der Nick Haflinger am Bundesparteitag gesagt hat, der seine Rede eigentlich aufgemacht hat mit Piraten müssen global denken. Wir sind soziologisch bei weitem nicht so weit, dass wir global denken, aber wir können von der Gesellschaft zumindest fordern, dass wir kontinental denken, und dementsprechend ist der Euro nicht kontinental, sondern da fehlt noch ein gutes Stück weit. Da sollte man dran arbeiten. Da stimme ich dir zu. Okay, Rolf. Ja, also wenn auf nationaler Ebene Steuern erhoben werden und auf europäischer Ebene neues Geld bereitgestellt oder neutralisiert wird, dann gibt es nach wie vor einen Wettbewerb, ein Hauen und Stechen darüber, wie sich der einzelne Staat nun einerseits der nationalen Fiskalpolitik bedienen kann, indem er halt Steuern senkt und den Rest versucht, eben auf der europäischen Ebene über die gemeinsame Zentralbank zu finanzieren. Und von daher sehe ich nicht, wie das funktionieren kann. Ja, durch europäische Regeln. Ich bin da ja bei dir, aber dafür müssen dann die Regeln geschaffen werden. Aber das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass in den Nationen gegeneinander gearbeitet, also innerhalb einer Nation gegen die andere Nation gearbeitet wird, medial wie politisch. Und das muss geändert werden. Mein Ansatz ist jetzt mehr aus deutscher Sicht, aber die Idee ist, dass das natürlich auf ganz Europa zu übertragen und zu sagen, wir müssen gemeinsam Lösungen finden für diese Problematik. Ich höre auf. Ja, also ich wollte auch darauf antworten, Rudi, was du vorhin gesagt hast. Also du hast ja die Frage gestellt, wir sollen uns das mal vorstellen, wenn jetzt Spanien von mir aus die Peseten einführt, dann ist deine Angst, dass da in den deutschen Medien irgendwie das Hauen und Stechen losgeht und man die irgendwie deshalb beschimpft, dass die da abwerten wollen oder was, und das den krumm nimmt. Und ich glaube, da haben wir beide wirklich eine ganz große Wahrnehmungs- oder eine ganz große Einschätzungsunterschiede. Dass ich glaube wirklich, und das erlebe ich bei vielen Menschen, ich glaube wirklich, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung eigentlich wirklich proeuropäisch ist, und für die ist es eine Selbstverständlichkeit schon, dass sie sich ein Stück weit auch europäisch fühlen und dass sie europäisch denken und sich europäisch bewegen, neben auch sicher nationalen und regionalen Ansichten, die sie auch haben oder die Teil ihres Lebens sind. Aber das ist, da denke ich wirklich, dass das die Situation, wie wir sie jetzt in Südeuropa haben, dass die so schwierig ist. Ich glaube, das begreifen alle Menschen hier in Deutschland und sehen das als notwendig, dass sich da was verändert und dass wir ein Stück weit da auch die Nachteile in Kauf nehmen müssen, die das für uns bedeutet, dass es bei uns dann erstmal schwieriger wird. Das wird sicher auch eine Konsequenz sein, aber dass da jetzt alle drauf auf die Spanier eintreten, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das sind wir wirklich, also in der Einschätzung sind wir meilenweit auseinander. Ja, da kann ich nur ganz kurz erinnern an unsere schönen Medien. Nehmen wir nun mal die Bild-Zeitung, die geschrieben hat, wie faul doch die Südeuropäer sind und wir das Ganze bezahlen. Und wenn es dann jetzt dazu kommen würde, dass zum Beispiel Spanien dann die Währung wechselt zu einer nationalen Währung, dann möchte ich nicht wissen, wie die Überschrift in der Bild-Zeitung aussieht. Und das ist doch das Problem. Das glauben die Menschen. Wir wissen, dass es anders ist. Und wir wissen auch, was das Ziel ist. Aber die Menschen draußen, die Wähler, die Leser dieser Zeitung, die wissen das nicht. Die glauben den Scheiß, der da geschrieben wird. Und das halte ich für extrem gefährlich. Und deswegen ist mein Ziel eher nicht, diese Parallelwährung einzuführen, sondern den Menschen erstmal aufzuklären, zu sagen, pass auf, natürlich hat Südeuropa Schulden bei uns. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass es abgebaut wird. Das ist ja in unserem Interesse, denn Geld nützt uns ja nichts. Wir brauchen Waren. Wir müssen Waren zurückbekommen und kein Geld. Geld ist Müll. Das ist eine Zahl auf dem Konto. Das interessiert keinen Menschen. Wir brauchen die Waren zurück, die wir exportiert haben. Und das muss den Menschen begreiflich gemacht werden und das müssen die verstehen. Und dafür müssen die Lösungsansätze geschaffen werden. Und ich sehe Gefahr, wenn wir mit Parallelwährungen ankommen, dass dann eher Europa eine Spaltung entsteht als das Zusammenwachsen. Und das Zusammenwachsen ist mein Ziel. Also ich habe bloß einen anderen Ansatz als ihr. Und deswegen versuche ich darüber zu argumentieren. Der Euro soll die Industrie zusammenbringen. Das hat er ja toll geschafft. Also ganz kurz die Antwort. Ich glaube, das Ziel haben wir beide das gleiche. Und das ist dann ja auch gut. Also ich sehe es halt anders. Ich glaube, die Leute sind nicht so doof und lassen sich auch nicht von der Bild-Zeitung in der Mehrheit doof machen. Und das ist für mich sozusagen kein Ansatz, dass wir auf Bild-Zeitungsniveau Politik machen, weil es die gibt sozusagen, dass wir die als politische Größe akzeptieren. Also da habe ich auch einen anderen Ansatz, glaube ich. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Natürlich ist es so. Aber trotzdem ist bei mir im Hinterkopf halt, ich sehe nicht die Lösung des Problems durch die Parallelwährung. Aber okay. Vielleicht könnt ihr mich ja überzeugen. Also es gab ja... Ich wollte bloß kurz eine Referenz reinbringen, um diese Diskussion auf eine fachlichere Ebene zu verlagern, Rudi. Es gibt mehrere Videos, wo Hankel genau die Mechanismen beschreibt, die Situation verbessern würden. Er hat in der Schweiz einen ganz interessanten Vortrag gehalten und wenn du magst, haue ich dir jetzt einfach in den Chat ein paar Links rein. Ja, ich habe hier als Wortmeldung nochmal Exile und dann würde ich gucken, ob wir doch nochmal das eine Pad uns auch angucken. Und ich weiß nicht, ob Miki was sagen will. Du kommst ja aus der AG Europa. Ob du sozusagen auch nochmal die europäische Perspektive hier mit reinbringen willst, bist du herzlich eingeladen. Aber erstmal Exile. Ja, ich weiß nicht, ob Miki taub und stumm ist. Aber ich wollte eigentlich ja auch eher einen Orga-Punkt reinbringen. Und zwar, wir sind jetzt, glaube ich, bei 1 Minute 50 Aufnahme oder so. Haben eine relativ produktive Sitzung. Ich denke auch, wir haben relativ gut über Parallelwährungen jetzt gesprochen, haben ein paar Punkte ausgetauscht, haben das in einer relativen Tiefe getan. Ich würde anregen, dass wir vielleicht, bevor wir ins Pad gehen, jetzt schön langsam die Sitzung zumachen und das Pad dann außerhalb der Aufnahme vielleicht machen, weil ich denke, eine 3-Stunden-Aufnahme werden sich schwierig Leute anhören. Währenddessen eine vernünftige Sitzung, warum nicht mal? Okay, verstehe ich. Gibt es da Gegenrede? Okay, dann machen wir das so. Dann sind wir jetzt mit... ich lade nochmal ein, vielleicht auch gerade die Leute, die noch kritisch sind, in Zeile 159 in das Pad mal zu gehen, jetzt nicht, aber vielleicht, wenn es dann im Wiki steht, und da nochmal ihren Senf dazu zu geben. Aber eine Frage hätte ich noch. Wollen wir nochmal ein Meinungsbild machen? Gibt's da, das würde ich noch einmal ganz schnell machen. Das haben wir vorletzte Woche auch gemacht. Gibt's da Gegenrede, dass wir ein Meinungsbild zu Parallelwährung machen? Okay. Dann würde ich das nochmal in Zeile 164. Einfach ja, nein, ohne Enthaltung. Und euch bitten, da nochmal eure Einschätzung einzugeben, mit oder ohne Namen, wie ihr wollt. Und genau, wir können ja schon mal gucken, um es abzuschließen. Also ihr könnt weiter euer Dings da reinschreiben. Podiumsdiskussion Donnerstag, morgen nochmal Werbung. Möchte da nochmal jemand was zu sagen? Das habe ich reingeschrieben, und zwar ist das die Podium. Piratus, kannst du mir kurz aushelfen? Wie heißen die, die am Donnerstag in die Geldordnung kommen? Von den Nachdenkseiten der, wie heißt der? Jens Berger, genau. Und dann war Polkert, auch Professor Polkert. Genau. Also Jens Berger und Professor Polkert. Jens Berger ist Nachdenkseiten, der hat in der Piraten relativ viel Feedback. Polkert ist jetzt auch ein Name, den ich schon mal gehört habe. Er kommt übermorgen ins Mumble zu einer Podiumsdiskussion von den Geldpiraten. Die haben ja schon mehrere gemacht. Da wollte ich eigentlich bloß kurz nochmal als Werbung drauf hinweisen. Vielen Dank. Und dann habe ich jetzt nochmal die Frage, wann wollen wir die nächste Sitzung machen? Ich bin für 2 Wochen im Urlaub. Wollt ihr ja ohne mich auch eine Sitzung machen? Ich würde das durchaus vorschlagen, aber gibt es da Gegenrede, dass es nächste Woche eine Sitzung gibt? Ja, ich habe, wie du das gefragt hast vorhin, ob wir sollen uns darüber mal Gedanken machen, habe ich mir gedacht, persönlich für mich, ich kann mit 2-wöchentlichen Rhythmus, genauso wie es die AG Europa macht, durchaus leben im ESM-Squad. Also ich hätte jetzt da kein Problem damit. Mach du zuerst, Rudi. Ja, okay. Einwöchentlich finde ich auch gut, und mein Gott, dann ist AMT halt da als Stellvertreter von Frank. Also ich persönlich finde jetzt momentan, dass durchaus wöchentliche Sitzungen Vorteile hätten. Einfach, wenn jemand mal eine Woche nicht kann, ist ja kein Problem. Aber grundsätzlich, dass wir das als wöchentlichen Turnus jetzt momentan ansetzen, weil wir ja recht viel zu diskutieren haben, fände ich schon gut momentan. Würde ich beistimmen. Okay, die Mehrheit ist für wöchentlich, deshalb machen wir das so, habe ich reingeschrieben, falsch reingeschrieben, ich korrigiere das gleich, und schließe die Sitzung um 22:35. Vielen Dank und frohes Plaudern nochmal. Ja. Dann mache ich die Aufnahme zu, wenn die Sitzung geschlossen ist. Danke, Frank, für die schöne Versammlungsleitung. Danke, Frank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.